Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Please, you have to have a notebook. It's good to have a notebook that you write things on. It's better than pieces of paper. You understand? Okay. You can write it, then at home you transfer it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You know, the Lord always wants to direct our life. The heaven on the Leben in my life. Amen. He always wants to be the one to direct us. And you know, this church, the ministry, is, you know, he always look at, he direct us through what a lot of us are passing through. Praise the Lord. Amen. Is it already in record? Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. There are things we should never change. Es gibt Dinge, die wir nie ändern sollten. Things that we should never change. Amen. Amen. And there are things that are to change in our life. But there are things that we should never change. Und Dinge, die wir nicht verändern sollten. Amen. Amen. And there are things we should never separate from. Und es gibt Dinge, von denen wir uns niemals trennen sollten. Amen. Amen. I hope you know what it is. Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Since we should never change, and we are to always allow him to be in his right position. Wir müssen zulassen, dass Christus immer in der richtigen Position ist. Don't allow any flesh to go there. Wir dürfen nicht zulassen, dass Fleisch durchdringt. Don't allow, what is going on in the world to affect it. Wir dürfen nicht zulassen, dass das auf der Welt passiert, dich beeinflusst. Things happening everywhere, we want to come and place there. Dinge aus der Welt werden versuchen, den Platz von Christus einzunehmen. Praise the Lord. That's what we are going to talk about today. Darüber reden wir heute. Things we should never change. Dinge, die sich niemals verändern dürfen. Let us go to Romans 8. Römer 8. Romans 8. Amen. Amen. There are things we should never change and learn never to change them. Es gibt Dinge, die wir niemals ändern sollten. There are things we should never change and we are to learn never to change them. Dinge, die wir niemals ändern sollten und wir sollten lernen, sie niemals zu ändern. And these things, you know, you can call it Christ. You can call it the truth. Die Wahrheit, Christus. You can call it principle. Prinzipien. You get it. Amen. Yeah. You allow it to be in its position. Du lässt zu, dass es seinen rechtmäßigen Platz hat. And things always come to fight you so that you can now replace him with other things. Dinge kommen, um dich zu bekämpfen, damit du Jesus mit etwas anderem ersetzt. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8 from verse 35. It says, who shall separate us from the love of Christ? Romans 8, 35. Don't allow anything to separate you from his own kind Lass nicht of zu, love. Dass dich irgendetwas von seiner Liebe trennt. You know, Christ that lives in you. Christus, der in dir lebt. To be your value, to be your motive. Das sollte ein Motiv sein. To be what you speak. Das sein, was du sprichst. What you believe and what you speak. Was du glaubst und was du sprichst. Somebody get in. Amen. Amen. What shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress? Or persecution or famine? Or nakedness? Or peril? Or sword? As it is written, for your sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loves us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ, from the love of God, which is in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Allow his love to be final. Lass zu, dass seine Liebe final ist. Now allow your trust in him to be final. Dass dein Vertrauen auf ihm you're final depending ist. On him to be final. Dann sich auf dich ihn verlassen. Again, things we should never separate from. Dinge, von denen wir uns nicht trennen sollen. Amen. Amen. And things we should never allow to be separated from us. Und Dinge, die wir nicht von uns gehen lassen dürfen. There are things also that should remain permanent in our lives. Es gibt Dinge, die in unserem Leben bleiben müssen. Things that should remain permanent, Dinge, concrete. Die beständig in unserem Leben bleiben sollten. Amen. Mm. That it is unmovable, it is untouchable. Die unantastbar sind. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And that very thing is Christ. Und diese Sache ist Christus. Those things are his principles. Das sind seine Prinzipien. And that those things are what he called the truth. Diese Dinge sind das, was er die Wahrheit nennt. We walk by them. Wir wandeln durch diese Dinge. And live by them. Und leben auch durch sie. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. It is our life. Es ist unser Leben. It is our joy. Unsere Freude. It is our peace, our rest, unser Frieden, our everything. Unsere Ruhe. Amen. Amen. It is the root of everything for us. Es ist die Wurzel von allem für uns. We are to learn to live there, to dwell there. Dort zu leben, dort zu wohnen. And always see things in that perspective. Und Dinge immer in dieser Perspektive zu sehen. Amen. See things, you know. No matter whatever is happening anywhere. Was immer auch passiert. See things how Christ will see them. Sehe die Sachen so, wie Christus sie sehen würde. Amen. Amen. And speak them how he will speak them. So, wie er sie sprechen würde. Is somebody getting it? Mm. You know, you are going to take decision in life. Du wirst Entscheidungen treffen im Leben. We are going to take different decisions. Wir werden verschiedene Entscheidungen treffen. Allow him to be your decision. Lass zu, dass er deine Allow deine him Entscheidung to be ist. The one that takes decision for dass you. Er derjenige ist, der Entscheidung für dich trifft. That take any decision through you. Die Entscheidung durch dich trifft. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 10, verse 16. Matthäus 10, 16. He says he sent you in the midst of wolves. Er hat dich mitten unter Wölfe geschickt. Amen. Amen. Matthew 10. Let me go there. Matthäus 10. He said, Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Wolves. Everywhere is full of wolves. Überall voll von Wölfen. You know what wolves is. Ihr wisst, was Wölfe sind. Wolves does not love you. He eats you. Wölfe fressen. Amen. Amen. He eats them. Praise the Lord. Mm-hmm. He eats them and not us. Amen. Be ye therefore wise as serpent and harmless as dove. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 10:16. He said, in the midst of wolves, he sent you. You know, he was here. He was here. Er war hier. Jesus was here on Jesus earth. War hier auf Erden. He came physically er kam as man. Physisch als Mensch. Amen. Amen. God inside a man. Gott im Menschen. Emmanuel. Emmanuel. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And he knows what it is to be here on earth. Und er weiß, was es bedeutet, hier auf Erden zu sein. He knows what it is. And you know, that's why you don't need to tell him what you are facing. Also musst du nicht sagen, was du durchmachst. He already know. Er kennt es schon. He said, before you ask, your father already. Bevor because bittest, he knows, he was schon. Here. Er war hier auf Erden. Praise the Lord. Hallelujah. He said, be wise as serpent and harmless as doves. Amen. Amen. What Christ called wisdom, that's to was be Christus wise. Weisheit nennt. What he mean by what, you know, what this word called, what they see as wisdom. Was sie als Weisheit sehen. And what Christ sees as was wisdom, als they are Weisheit two different things. Das ist nicht gleich. Amen. Amen. You know, 1 Corinthians 2 talk about the wisdom of God and the wisdom of God. 1. Korinther 2 geht es um die Weisheit Gottes und die Weisheit der Menschen. 1. Korinther 2. Praise the Lord. Halleluja. 1. Korinther 2. 1. Korinther 2. And I, brethren, when I came to you from verse 1, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified. That's what how we are to see things today. So sollten wir Dinge heute sehen. Your relationship with people unsere should Beziehung be mit Menschen sollte auf Christus alleine basieren. It's not because it's my mother, nicht, weil sie meine Mutter ist, sondern weil sie ein Kind Gottes ist. Because I want her to be saved. Ich möchte, dass sie errettet ist. Somebody getting it. Amen. Amen. That's if she is not saved. Wenn sie nicht errettet ist. Amen. Amen. It's not I love her because she's my mother. Ich liebe sie, weil sie meine Mutter ist. I love her because she's a child ich liebe of God. Sie, weil sie ein Kind Gottes ist. You know, as a mother, she's going to offend you. Weil als Mutter wird sie dich irgendwann mal auch verletzen können. Amen. Amen. As a child of God. Als Kind Gottes. If you love her as a child sie of God, als Kind Gottes liebst, you will always see the Christ in her. Wirst du immer Christus in ihr sehen. No matter when she is even down. Egal, wenn sie am Boden Amen. Ist. When the flesh is fighting. Selbst wenn das Fleisch durch sie or spricht. Or do something to her. Ihr bläst. Amen. Amen. You will always come back, turn back and love ha, with Christ's love. Du wirst sie mit der Liebe von Christus lieben. Amen. Amen. Because what you see is not flesh. Was du siehst, ist nicht fleischlich. You see the spirit. Du siehst den Geist. And the spirit gives life. Und der Geist schenkt Leben. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt as nichts. My mother profited nothing. Als Mutter nützt das nichts. I love her because well, she's my mother. It's just useless. Zu sagen, ich liebe sie, weil sie meine Mutter once ist, das nützt Christ nichts. In der Welt von Christus. But I love her because she's a child of God. Weil sie ein Kind Gottes ist. But I love her because I want her to be saved. Weil ich möchte, dass sie gerettet sind. Somebody getting it. Praise the Lord. Yeah. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ. You know, it's no longer my brothers and sisters in the flesh. Das sind schon meine Brüder und Schwestern im Fleisch. Sondern through Christ. Denn nur durch Christus. He said, except Christ, except through Christ. Nur durch Christus. Is somebody getting it? And no longer, it's no longer because she's my father. Or he's my father, sorry. He's my father. That is why. That is why I'm there. Und nicht, weil diese Person mein Vater ist oder meine Mutter. Entscheide dich nicht wegen dem Natürlichen, entscheide dich wegen dem Geist. Amen. Amen. To be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein, ist tot. Deine Entscheidungen sind, weil sie deine Frau ist, ist das tot. Amen. Amen. I love her because she is my, she is just a child of God. Ich glaube, sie sind ein Kind Gottes, weil sie sogar eine Familie sind. Not because she's my wife. Nicht, weil sie meine Frau ist, my husband. Weil mein Ehemann ist. Is somebody getting it? We love with the with Christ's love. Wir lieben mit der Liebe von Christus. Christ's world does not see husband, does not see wife. Liebe von Christus sieht nicht den Titel, sondern sie sieht entweder Christus haben oder nicht haben. Amen. Amen. The natural love see husband. Die natürliche Liebe sieht, ob es Ehemann oder Ehefrau ist. Amen. I will not fornicate because of my husband. Ich werde nicht Unzucht treiben, weil ich verheiratet bin. Actually, for God, children should be, I will not fornicate because I'm. Aber eigentlich soll es für Kinder Gottes heißen, ich werde keine Unzucht treiben, weil ich ein Kind Gottes bin. Amen. Amen. Love them with the love of Christ. Liebe sie mit der Liebe von that's Christus. A love that does not have end. Das ist eine Liebe, die kein Ende hat. The love of husband have end. Die Liebe von dem Ehemann, die hat eine Grenze. Amen. And that's why you can see divorce everywhere, separation sie sehen auch überall everywhere. Scheidungen und because Trennung. It's the love of husband, love weil of sie Liebe if it is love of Christ, von Ehepaaren ist. Aber wenn es Liebe von Christus ist, there's nothing that can separate except Christ, kann nichts es ändern. Nur Christus Amen. Allein. Amen. You know the love of husband and wife. Money Liebe von Ehemann und Frau, das kann Geld trennen. Das kann Gewalt Amen. Trennen. It does it. Did not tell me happy birthday can just separate it. I don't know. It's no longer looking at money can separate it. Es kann sich vernachlässigt fühlen, trennen. Praise the Lord. Halleluja. Allow it to be the love of Christ. Lass zu, dass es die Liebe von Christus ist. I'm the only one. You know, if a woman is the breadwinner, wenn zum Beispiel die Frau mehr verdient als der Mann, ist das ein großes Problem. Very big problem. In dieser Welt. And I just pity that woman. Und ich habe Mitleid mit dieser Frau. Amen. Amen. I pity the woman. Ich habe Mitleid mit ihr. Because she will so much look at. For her, it's all about her flesh. Weil es dieser Person immer um das Fleisch gehen wird. You know, if that's why God children. You don't see Gottes. No man is the breadwinner. Kein no Mann woman is the breadwinner. Ist der Hauptverdiener. Keine Frau ist der Hauptverdiener. Sondern Jesus ist der Hauptverdiener. Amen. Amen. If you are the breadwinner, du der Hauptverdiener position yourself for Satan to destroy. Dann sorgst du dafür, dass der Teufel dich zerstören kann. Because Satan is bound to destroy the breadwinner. Den Hauptverdiener zerstören. Amen. Amen. Allow Christ to be your breadwinner. Lass zu, dass Christus der Brotverdiener ist. The man should never be the woman. Nicht der Ehemann und auch nicht die Frau, sondern Christus allein. Amen. It's only Christ that cannot touch, that defeated him. Ist für ihn unantastbar. Aber ein Ehemann kann nicht dagegen gehen. Eine Ehefrau kann nicht. Der Teufel wird diese Person vernichten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's like, you know, somebody's clever in the school. Wenn jemand intelligent ist in der Schule, so clever in the school. Finde ich, das habe ich auch Mitleid mit dieser Person. I love to depend on Jesus to pass. Ich liebe es, mich auf Jesus verlassen zu müssen, um zu bestehen. I don't want to pass without him. Ich möchte nicht bestehen ohne ihn. Is somebody getting it? You know, praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you can pass without him, wenn du bestehen kannst ohne ihn, you are being programmed for Satan to steal, kill and destroy. Da kann der Teufel auch töten, stehlen und zerstören, sei einfach bei if dir. You can make things happen und du Dinge machen kannst ohne ihn. Amen. Amen. Because without him, somebody must be responsible. Denn ohne ihn, da muss halt jemand anderes die Verantwortung tragen. Two power control the earth. Wer ist das? Zwei Mächte diese Welt kontrollieren, Christus oder der Teufel? And without him, then ohne ihn, wer ist dann die Person, die arbeitet? Satan. Der Teufel. It might be you, but it's Satan. Du bist es, aber es ist der Teufel. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Vers 3. He said, and I was with you in weakness and in fear and in most trembling. God kind of fear. Gottes Furcht. God have his own fear. Gott hat seine eigene Furcht. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Is the beginning of knowledge. Ist der Anfang der Weisheit. The fear of the Lord. God Christ has his own fear. Christ hat seine eigene Furcht. God kind of fear. Gottes Furcht. To choose him. Sich für ihn zu entscheiden. Amen. And my speech and my trip and my preaching was not with enticing words of man's wisdom. Can you see man's wisdom? Menschlicher Weisheit. But in demonstration of the Spirit and of power. That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Now here, the writer of 1 Corinthians is telling us that there is the difference between the wisdom of God and the wisdom of man. Hier der Schreiber sagt ganz klar, es einen Unterschied gibt zwischen der Weisheit Gottes und der Weisheit der Menschen. Then in verse 6, he says, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world, but of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery. Praise the Lord. Hallelujah. even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory. Amen. Amen. We are to go and to live. In the wisdom of Christ. Sie sollten in der Weisheit von Christus leben. Let it be Christ's wisdom. Dass du es die Weisheit von Christus ist. Amen. Amen. You know, a lot happened everywhere today. Viel ist passiert heute. And these things that are happening. Die Sachen, die passieren. You are going to apply the wisdom of this world or Christ's wisdom. Wir werden diese Sachen mit der Weisheit dieser Welt oder der Weisheit Gottes betrachten. It cannot be both together. Können ich beides mischen? Somebody get in it. Are you going to believe Christ or not? Willst du Christus glauben oder nicht? Praise the Lord. Halleluja. And he talks about in Matthew 10:16. He talked about harmless as though. In Matthäus 10:16 steht ohne falsch wie eine Taube. Well, what Christ called harmless. Harmlos. Was Christus harmlos nennt. Amen. Amen. What he called harmless. Was er and not what religion called harmless. Nicht was Religion and not what man called harmless. Nicht was der Mensch harmless. You know what they call harmless? Cannot even kill a fly. Wir wissen, was der Mensch harmlos nennt. Jemand, der noch nicht mal einer Fliege was antun kann, aber Amen. Einen Menschen töten kann. It's harmless. Harmlos. You cannot even know when you are beating a baby. They believe they are feeling it. Wenn Leute sehen, wie ein Kind geschlagen wird beispielsweise und die heute weil man eben they want to be harmless. Niemanden verletzen möchte oder harmlos wirken möchte, traut man sich nicht mehr man wird den Leuten nicht mehr die Wahrheit sagen. Somebody get in it. This because he's so bitter so that it will not harm them. They want to be harmless. Man will harmlos sein. That's not Christ. Aber es ist nicht Christus. Amen. Amen. Hide the truth. Keep it away. Don't let them know. Verstecke die Wahrheit. Lass nicht zu, dass sie es erfahren, aber es ist nicht richtig. Always keep things away from people if it is going to bring you down. Ich halte Informationen nur fern von Leuten, wenn ich weiß, dass diese Informationen Leute runterziehen werden. It is going to make you to condemn yourself. Wenn sie dafür sorgen, dass du dich verurteilst. Because in Christ Jesus there is no more condemnation. Weil in Christus Jesus gibt es keine Verurteilung mehr. Amen. Amen. If it is, you know, yes, Dad. Ich habe das irgendwie nicht verstanden, was damit meinst. Also, to not tell people something that will offend. Ich habe das nicht verstanden. You know, people don't want to tell people the truth. Menschen wollen einander nicht mehr die Wahrheit sagen. Amen. You know, somebody say, tell you I'm a child of God. Wenn jemand dir sagt, du bist ein Kind Gottes. And you know that that person is not even born again. Und du weißt, nee, wenn jemand dir sagt, dass eine andere Person ein Kind Gottes ist, aber du weißt, dass diese Person nicht mal wiedergeboren ist. You know that is not Christ at all. Dass nicht Jesus Christus ist. And you know you don't want to offend it. Aber du willst der Person nicht wehtun. You know today people will say if you say I'm a child of God, they will say everybody we have got children. Und deswegen sagst du nichts dazu. Then you say no, it is through Christ you are a child of God. Du lässt das so stehen und sagst nicht, nein, nur durch Jesus Christus ist mein Kind Gottes, nicht durch einfach not sagen, true, nicht durch Allah, nicht durch not eine church, andere Religion, sondern nur durch Jesus Christus, religion, nicht durch Religion. And they will not want to believe it. Das werden sie nicht glauben. Das kann jemanden verletzen, wenn du jemanden sowas sagst. So they look for their aber das sorgt doch dafür, dass diese Leute ihren Glauben hinterfragen und den wahren Glauben suchen. A lot are bastards today. Viele Leute don't know sind their father, uneheliche Kinder, father. Sie kennen ihren Vater nicht. They don't know their true father. Sie kennen ihren wahrhaftigen Vater nicht. Ich war früher auch ein uneheliches Amen. Kind. I did not know my father. Ich kannte meinen Vater nicht. Praise the Lord. Halleluja. What Christ come harmless is different from what man come harmless. Das, was der Mensch harmlos nennt, ist nicht das, was, dem, was Christus harmlos nennt. And what Christ called harmful is different. What it is not the same as what man called harmful. Und das, was Christus verletzbar nennt, ist nicht das, was die Welt verletzlich nennt. Amen. Amen. So bring them to Christ, there's nothing. You know, some of us cannot even tell our husband the truth. Einer von uns kann auch schon unserem Ehemann die Wahrheit sagen. So that we will not offend it. Weil wir Angst haben, sie we zu verärgern. Tell our wife the truth. Wir können unserer Frau nicht die Wahrheit sagen. Wir wollen sie nicht somebody. Verärgern. Amen. The truth should be told. Die Wahrheit sollte gesprochen werden. Amen. Amen. The truth is Christ. Die Wahrheit ist Christus. They might not like it. Ihnen gefällt sie nicht. You know, no, vielleicht. People don't like correction. Leute mögen es nicht, verbessert zu werden. Amen. Amen. You know, it might not even be good that you are the one telling them. Und es ist vielleicht auch nicht gut, dass du die Person bist, die es sagt. Because who you are correcting is die going Person, to hate you. Or is going to fight you. Wird dich entweder somebody get hassen it. Oder nicht mögen it's oder meiden. See you as enemy. Oder wird dich als Feind sehen. Amen. But because you do not love yourself, aber weil du dich selbst eben nicht liebst, sondern diese Person mehr liebst. Amen. Then you now allow yourself, you know, allow somebody to fight you. Lässt du zu, dass machst du dich angreifbar, indem du der Person die Wahrheit sagst und es darauf ankommen lässt, ob sie dann danach nicht mehr mit dir redet oder nicht. Amen. There is fear everywhere today. Es gibt Furcht überall heute. And Jesus told us what to fear. Aber Jesus hat gesagt, wen wir fürchten sollen. Amen. Amen. He never tell us to fear any sickness. Er hat nicht gesagt, dass wir Krankheiten fürchten sollen. Das steht da nicht. He never tell us to fear Satan. Wir sollen nicht den Teufel fürchten. He says Satan has been defeated. Weil der Teufel besiegt worden ist. He never tell us to. He did not tell us to fear demons. Dass wir Dämonen fürchten sollen. Which is a wizard. He did not tell us to fear them. Oder Satanisten. Is somebody getting it? He did not tell us to fear witch doctors or whatever, or cultists or what. You know all the powers of darkness. Diese Mächte der Finsternis, die sollen Why? Because they are below you. Denn sie sind unter dir. They have been defeated. They are losers like their father. Sind Verlierer wie ihr Vater. Amen. Is somebody getting it? In Africa today, a lot are so much afraid of witches and wizards. Haben viele Leute Angst vor Hexen. Yeah, they don't even know. They don't even believe in anything any longer. Hier but they, you know, they believe in spiritual world. Glauben sie an die geistliche Welt? They know that there is a spiritual wissen, world that is more powerful than the natural world. Sie stärker ist als die physische. And they believe, you know, they don't know that of Christ. They only know das that of Satan. Kennen sie nicht. Sie kennen das vom Teufel. Is somebody getting it? They don't know that of Christ at all. All they know is about that of Satan that is so powerful. Was so kraftvoll ist. Amen. Amen. Yes, without Jesus is powerful. Ja, Jesus ist kraftvoll. With Christ, mit Christus, he's a loser. Ist ein Verlierer. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Romans 8. Go back to Romans 8. Amen. Amen. Romans 8. Verse 15. Römer 8, 15. He said, for you have not received the spirit of bondage again to fear. The spirit of fear is a spirit of bondage. Der Angst, der Geist der Angst ist ein Geist der Gefangenschaft. Amen. Amen. Put you in bondage. That is the spirit of fear. You have to hate it and reject it. Und sollst diesen Geist hassen und verweigern. Does it belong to you? Fear of anything at all. Sicknesses and diseases. For not to be sick. The fear of something is going to affect you. If you touch somebody, you know somebody that is sick, you are going to be sick. Diese Angst, Ansteckungsangst. You know, the natural laws does not belong to God's children. Die natürlichen Gesetze gehören uns Kindern Gottes nicht. There is Christ's law. Es gibt das Gesetz von Christus. There is the natural law. Und das natürliche Gesetz. Which is... Okay, let me not go there. There is the natural law. And there is the, you know, the laws... And okay, let me put it, Satan's law. Die Gesetze des Teufels zum Beispiel. Amen. Amen. The natural laws does not belong to God's children any longer. Gehören Kindern Gottes nicht mehr. Amen. Amen. You know, for example, if I don't pass, I cannot make it. Wenn ich zum Beispiel it's the natural law. Zu glauben, wenn ich nicht die Prüfung bestehe, wird aus mir nichts mehr. But in Christ's world, it doesn't mean if you pass or fail. Aber in der Welt von Christus, ist egal, ob du bestehst oder nicht bestehst. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. The natural law does not belong to any God's children. Die natürlichen Gesetze gehören uns Kindern Gottes nicht mehr. It's in this world, but it's not sind in dieser Welt, aber sie gehören nicht uns. If people are sick, if you touch them, you are going to be sick. Does not belong to you. Zu glauben, wenn du sie anfasst, dass du dann halt auch krank bist, das gehört dir nicht. Maybe we go there later. Let me leave there. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. It's again, for we have not received the spirit of bondage again to fear. But you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father. The spirit that bear witness in our heart that we are God's children. Ein Geist, der, that is the spirit we now have. Der bezeugt, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. That no one can tell you are not a child of God. Niemand kann dir sagen, dass du kein Kind bist. You don't believe it because the spirit, you now have that spirit that helps you to know and understand that you are a child of God. Is somebody getting it? And if you are a son of God, if God is not against you, who can be against you? Und wenn du ein Kind Gottes bist, ist somebody against you. Und sozusagen Gott auf deiner Seite hast, wer kann dann gegen dich sein? Amen. If you are a son of God, if God, you know, he said, who can be against us? Wer kann dann gegen uns sein? If God is not against us, who can be against us? Wenn Gott nicht gegen uns ist. It's not even Satan that has been defeated. Auch der Teufel, der schon besiegt worden ist. And that's why the war is over. Deswegen ist dieser Krieg vorbei. The battle is now in the mind. Diese Schlacht ist jetzt in den Gedanken. Amen. Amen. The way you think. Wir denken. You know the church you go to and what you learn there. Meine zu wir gehen und was wir dort lernen. We give you results. Wird uns Ergebnisse geben. What you have been taught there. Was uns dort beigebracht wurde. Amen. What pastors teach you. Was Pastoren dir beibringen. Was Religion dir beibringen. They all have results. Das hat alles Ergebnisse. It's either life or death. Entweder Leben oder Tod. It's only through Christ. It's only Christ that is life. Nur Christus ist Leben. Somebody getting it. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And you have to remind yourself the spirit that you have. Du musst an den Geist erinnern, den du hast. I have the spirit of Christ. Ich habe den Geist von Christus. Remind yourself that that spirit of fear does not belong to Geist you der any Angst longer. Gehört dir nicht mehr. Amen. Somebody getting it. Mm-hmm. Remind yourself whose son you are. Erinnere dich, wessen Sohn du bist. I am a son of God. Ich bin Sohn Gottes. Amen. Amen. He loved me so much, he adopted me. Er liebt mich so sehr, hat mich adoptiert. Amen. Amen. You know, to adopt is even better than to even give birth to. So, jemanden adoptieren ist sogar besser, als jemanden einfach auf die, zu gebären. Before this time, I did not like this very place at all. Adoption. Früher mochte ich das nicht. I did not like it. He Adoption. Says, what is that adoption? God did not adopt me. He just born me. Ich wollte nicht, dass es heißt, dass Gott mich adoptiert hat, sondern ich wollte von Gott geboren sein. You adopt who you love. Aber du adoptierst das, was du liebst. You know, to born is abracadabra. Das ist einfach, du musst das akzeptieren, was kommt. Amen. You choose who to adopt. Aber bei Adoption ist es eine Entscheidung. Er hat dich auserwählt. You are his choice. Du bist seine Wahl. And it's so good for him to choose you. Und es ist gut, dass er dich auserwählt hat. You know, something that is like forced and something that you choose are two different things. Etwas, was man einem aufgezwungen wird und einem etwas, was man auserwählt hat, das ist nicht das Gleiche. Some of us, if we are given a chance, we will not even allow ourselves those children that we have today. Einige von uns, wenn wir die Wahl hätten, würden wir sogar die Leute, die Kinder, die uns Gott geschenkt hat, gar nicht haben wollen. Amen. Wir wollen lieber was anderes Amen. Haben. But for you to adopt somebody, aber dass jemand adoptiert, das ist Liebe. It means that you know you can see that there's something there. Du siehst, dass da was ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Luke 12. Let us go to 12. Luke 12. Luke 12. Let me quickly put this. You know, people that don't like adoption. Leute, die Adoption nicht mögen. In Africa, people don't like it at all. Sonst in Afrika mögen es die Menschen they nicht. Hate it. Die hassen es. You know, they believe, you know, if you adopt somebody and see, you know, almost, the fighting almost like a curse. It's almost like a curse and you hear your it's true. It's like you know, here it's not like that. I don't see it that way. But in Africa especially, they fight for inheritance so much. Weil in Afrika beispielsweise kämpfen die Menschen um das Erbe ihrer Familie. The man of the house, the inheritance of the man of the house. Das Erbe vom Vater. The father, you understand me? And if somebody is adopted, wenn jemand adoptiert ist, and if the woman of the house now give birth, and now you know maybe the adopted child is the first there in the family, first child in the family, and the others that are not coming, that this woman has give birth to her own children, you know, there's going to be fight, because if the man died, the properties they are going to be divided. Wenn der Vater stirbt, wird der Besitz aufgeteilt. In most cases, why what make them hate adoption? That is it. Amen. Und dass dieses Erbe dann jemandem zuteil wird, der noch nicht mal blutsverwandt ist mit den Leuten, das ist das, was die Leute so an Adoption hassen. It's even happening here. You know, there was a time somebody wanted to adopt us. Es gab sogar eine Zeit hier, dass jemand uns adoptieren wollte. Amen. Amen. When we were having problem of stay. Als wir noch Probleme hatten mit unserer Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland. There was a rich family. They wanted to reach in the world. Amen. Eine reiche they Familie wanted to adopt us. Sie wollten uns adoptieren. The wife was against aber die Frau war dagegen. Because she was afraid that as time goes on, maybe we will have share in their properties. Sie hatte Angst, dass irgendwann nicht, dass wir dann auf genau, vom Erbe von ihrem Mann etwas haben wollen. Amen. Ja. So, as it is here, I'm sure that is what is also going on here. Amen. Mm. Praise the Lord. Yeah. To adopt children is a blessing. Kinder zu adoptieren ist ein Segen. Amen. It's a blessing. Es ist ein Segen. And it's wonderful. Es ist wundervoll. If we can adopt all, wenn wir alle adoptieren könnten und sie mit Christus erziehen könnten. Look at people adopting children today. Guck die Leute, die an die Kinder look adoptieren. Look at those adopted children. They teach them how man is to marry man. Sie zeigen ihnen die Weisheit dieser Welt. A woman marry woman. Homosexualität, all diese Sachen werden ihnen beigebracht. What are they showing them? Was zeigen sie diesen Kindern? Amen. It's so good to adopt children. Es ist gut, Kinder zu adoptieren und sie in Christus zu erziehen. And let them help them to have a relationship with Christ. Yeah. And then it's no longer only here. Then after here, they are still with Christ. Weil damit sie nicht nur hier somebody auf Erden in Christus sind, sondern auch danach. It's not to adopt them and put them in a religious way. I adopt them and help them to know Christ. Und ihnen helfen, sie zu Christus zu führen. Praise the Lord. Halleluja. I talked about Luke 12. Eh? Mm-hmm. Now let us go read from verse 4. Lucas 12, verse 4. He said, and I say unto you, my friend, be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. But I will forewarn you whom you shall fear. They are him which after he had killed have power to cast into hell. Mm-hmm. Yea, I say unto you, fear him. Fear God. Fear God. That's all. That's alles. Amen. Mm-hmm. That is number one fear that the Lord wants us to fear. That's there is still another fear in Hebrew. We go there later. Amen. Amen. Hebrew 4. The Lord never tells us to fear any sicknesses and diseases. Der Herr sagt uns niemals, dass wir irgendwelchen Krankheiten, dass wir uns vor Krankheiten fürchten sollen. To be afraid of any problem. Of irgendwelchen Problemen. No, actually, those problems should be afraid of you. Diese Probleme sollten Angst haben. Because we are going to expose them. Weil wir werden sie entblößen. Darkness is always afraid of light. Die Dunkelheit hat Angst vor Licht. Because once it comes to light, it's exposed. Weil wenn es ans Licht kommt, ist es praise the Lord. Halleluja. Then in verse 6, look at verse 6. He said, are not 5 sparrows sold for 2 farthings? And not one of them is forgotten before God. But even the very hair of your head are all numbered. Some of us don't have many, but some of us have many. Andere you can easily count them, so we don't even have at all. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said, but even the very hair of your head are all numbered. Fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. You know, if you can understand this, you will never have kannst, musst du keine Angst haben. Whatever is coming to you is coming to Jesus. Kommt zu Jesus. Whatever comes to you, comes to Jesus. Zu dir kommen, komm zu Jesus. Amen. Let it come. Lass es kommen. Ja, come to Jesus. Komm zu Jesus. Amen. Somebody get in. The baby is not afraid if somebody's coming. Baby hat keine Angst, wenn es angegriffen wird. Because the mother, the father is there to fight. Und die Eltern sind da, um zu kämpfen. Amen. Amen. To defend that baby. Um das Kind zu beschützen. Let Jesus defend you. Lass zu, dass Jesus dich beschützt. Let him be your defender. Lass zu, dass er dein Verteidiger ist. Amen. He's there for you. Amen. When you were a sinner, he died for you. Als du ein Sünder warst, ist er gestorben. Viel mehr. Is somebody getting it? Bedeutet sein Leben jetzt love für dich? You, er liebt dich so, much. So sehr. Is the love that Satan cannot even be? Can he cannot understand it? Es ist eine Liebe, die der Teufel nicht verstehen kann. Cannot under demons cannot understand. Dämonen können sie nicht nachvollziehen. How you can love so much? Wie kann man so sehr lieben? And a whole big God. Diesen großen Gott, der auf diese Welt kommt und dann so ist wie die Leute, die er erschaffen hat, um sie zu erretten. Er hat sich selbst so erniedrigt. Er hat sich so erniedrigt. Das ist Liebe. Amen. Wenn du Kindern helfen willst, wirst du so wie ein Kind. Amen. Wenn du mit ihnen spielen willst, musst du dich auch auf den Boden setzen und anfangen, mit ihnen zu spielen. Jesus kam, so wie wir geworden, damit er uns retten kann. Somebody get in it. Praise the Lord. Halleluja. The very hair of your head. Die Haare, die Haarwurzel, die kennt er. He said he knows the number. You don't even know the number. Du kennst die Anzahl noch nicht mal. You don't know, you don't know, you don't. You know nobody. Hat sie nummeriert. Amen. You are counting somebody's head. You will sleep here for. Amen. Amen. Can you see? How he take care of you. Sehen wir, wie sehr er sich um uns kümmert. Well, you know, your mother, your natural mother does not know how many hair. Ja, natürlich, Mutter weiß nicht, wie viele Haare du hast auf dem Kopf. And we believe they love us. Aber wir glauben, dass sie uns am meisten our lieben. Father. Oder unser Vater. Amen. Amen. No, our baby, he don't even know Baby how many hair. Wir wissen nicht, wie viele Haare er auf dem Kopf hat. But his father knows. Sein Vater weiß, the Lord knows. Jesus der Herr knows. Weiß, dass Jesus weiß. Can you see that he's greater? You know, the heavenly father is greater. Der himmlische Vater ist größer als der irdische Vater. Amen. Amen. He is the one we have to know as Er ist derjenige, den wir als Vater erkennen sollen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 8. Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Don't be ashamed of him. Schäme dich nicht für ihn. Amen. Amen. Be proud of him. Sei stolz auf ihn. You know, people are proud of evil today. Leute sind stolz auf das Böse. They are not even ashamed of. So if you call them what they are. Amen. And you know what they are. If you call them what they are. You know if you they are with their saying it, they say it loud boldly for people to hear. Leute schämen sich nicht mehr heutzutage für das, was sie sind, das Bösartige, was sie Amen. Sind. Sie sagen, sie sind stolz darauf. Wir Kinder Gottes, wir können nicht mal sagen, dass wir zu Christus sind. Wir predigen zu jemandem und reden so leise, damit niemand anderes es hört. Amen. Very funny. Das ist merkwürdig. Aber wenn sie Bösartiges sprechen, dann sind sie so laut. Und du fragst dich, weshalb du anfängst, ihnen zu glauben. Weil der Glauben durch das Hören kommt. Unglauben kommt auch durch das Hören. Sei vorsichtig, wohin du gehst, Amen. Was du anhörst. You know, the other day, let me just quickly bring this up. Well, you know, yesterday we are talking about the virus. Amen. Gestern haben wir über den Virus gesprochen. You know, those you go to, die Leute, zu denen wir gehen, sie werden Samen in dein Herz pflanzen. And those you are going to talk, und die Leute, die du sprechen wirst, mit denen du reden wirst, über diese Sachen, sie werden Samen in dein Herz pflanzen. Entweder siehst du etwas in ihr Herz oder sie setzen etwas in dein Herz. My daughter here, and I'm sure Ogeva was also there, they went to Nini's mother, amen. And they said something, amen. You know, we have to be very careful. Wir müssen aufpassen auf das, was amen. Wir Don't allow them to overpower you. Lass nicht zu, dass sie dich überwältigen. They plant fear into your heart. Sie werden Angst in dein Herz pflanzen. Is somebody getting it? They are going to give you what they have. Wenn die das geben, was sie haben. They are going to give you God, check doctor one, do this, God, do this, God, do this. You know, they plant that. Sie pflanzen Angst in dein Herz. If you don't plant something, they will plant. Wenn du etwas nicht pflanzt, werden sie etwas pflanzen. Use the opportunity. Nutze die Gelegenheit, to preach Christ. Um Christus zu predigen. But I'm not afraid of ich habe keine Angst. Amen. If I have Jesus. Wenn ich Jesus habe. It's over with whatever. Es ist vorbei mit allem anderen. He that is in me, der in mir ist, ist größer als der auf der Welt. Go to the place where it is in the Bible and show them. Geh zur Stelle in der Bibel und zeig es ihnen. In me, Christus in mir ist größer als was das da draußen ist. Is somebody getting it? Mm. Or they will go to computer and show you the death they have. Oder sie werden anfangen, dir die Artikel des Todes zu zeigen, die Nachrichten anzeigen und all diese Sachen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. In order to go to them, we have to be prepared. Wenn wir zu ihnen gehen, müssen wir vorbereitet sein. Learn to be prepared. Lerne vorbereitet zu sein. Amen. Amen. No, sometimes we don't go there. Wir gehen einfach dahin, unvorbereitet, und sie überwältigen uns mit ihren Informationen, amen, und mit ihrer Weisheit. If you are prepared, wenn du vorbereitet bist, the Bible says we have to be prepared all the time. Wir müssen ständig vorbereitet sein. Jesus said, I send you the midst of wolves. In zu Wölfen, seid weise. Amen. Amen. Be wise. Seid weise. Amen. Amen. Be prepared. Seid vorbereitet. Before you even get there. Bevor ihr dahin kommt. Know that it's for you, it's all about Christ. Dass es dir nur um Christus geht. Especially with unsaved. Besonders mit Ungläubigen. And those that keep on arguing Christ. Und die Leute, die immer wieder wegen Christus diskutieren. They never believe the truth. Die Wahrheit nicht akzeptieren. Somebody getting it. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 9. But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God. How you deny him? Wie wir ihn verleugnen. It's when you refuse to choose him. Wenn wir uns weigern, uns für ihn zu entscheiden. When you refuse to consider him. Wenn wir uns weigern, ihn zu sehen. Is somebody getting it? Mm. When he is not your value. Wenn er nicht unser Wert ist. In Isaiah 26, verse 3. Quickly Isaiah 26, 3. Isaiah 26. Amen. Isaiah. Isaiah 26, verse 3. He said, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. A perfect peace. Vollkommenes Vertrauen. Peace does not come by prayer. Frieden kommt nicht durch Gebet. No, there is the prayer that we have peace. Sie sagen, lass uns dafür beten, dass wir Frieden haben. It comes by your aber knowledge. Es kommt durch unsere Erkenntnis. Is somebody getting it? Mm. Mm. Amen. Amen. The doctor tell you are going to die. Wenn der Arzt sagt, du wirst sterben. And you know the word of Christ. Aber du kennst das Wort von Christus für dich. You will have peace. Wirst du Frieden haben. Und dir keine Sorgen machen. Amen. Amen. The knowledge matters a lot. Weisheit ist sehr wichtig. The Christ in you, how you know Christus in dir, wie du ihn what erkennst, you know of him. Was du über ihn weißt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We don't move because things are good. Wir lassen uns nicht davon bewegen, dass zwei Dinge gut laufen. Oh, because things are bad, we stop moving. Oder weil Dinge schlecht sind, lassen wir uns davon zu Unruhe bringen, sondern wir bewegen uns durch Christus. Amen. Amen. Yes. We move by Christ. Wir bewegen uns durch Christus. We allow him to be wir lassen the zu, dass er derjenige ist. Why we are doing whatever we are doing. Weshalb wir das tun, was wir tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Psalm 91, quickly go there. Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91. Amen. Mm. Death is everywhere today. It has been there. It's still there. Amen. Because Satan has been there and is still there. It's not about any virus. It's about Satan. Mm-hmm. The destroyer. Amen. Amen. Without the virus, people still die. When virus will not never sterben. Amen. Amen. Psalm 91. Psalm 91. He said, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. You know, how do you call it? Is it chicken? You know, the feather, you just use it to cover the... Wie ein Vogel, was seine Flügel ausspreizt und seine ganzen kleinen Küken damit beschützt. Remind yourself that he's covering you. Erinnere dich daran, dass er dich beschützt. Er bedeckt dich. You have his blood. Du hast sein Blut. That's, you know, if I see the blood, I will pass over. Bibel sagt, wenn er das Blut sieht, geht er vorüber. Amen. Amen. The blood of Christ. Das Blut von Christus. Amen. No death can penetrate. Kein Tod kann da durchdringen. Amen. Oh, daddy. Verse 2. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Surely he shall deliver thee from the snare of the fowlers, and from the noisome pestilence. Verse 4. He shall cover thee with his feather, and under his wing shall thou trust. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Under his wing unter seinen shall Flügeln. You trust. He's covering you. Er bedeckt dich. Is somebody getting it? Remind yourself of all erinnere this. Dich an all das. Amen. Amen. You will have peace. Du wirst auch Frieden haben. You are different from them. Diese anders als people they go to church, you are different. Aber wenn sie zur Kirche gehen, du bist anders Amen. Als die. Amen. If they even they say they are born again, you are different. Aber wenn sie sagen, dass sie wiedergeboren sind, bist du anders. Amen. Amen. If even you are going to the same church, you are different. Wenn ihr zur gleichen Gemeinde geht, ihr seid anders. One can believe, the other one is not believing. Einer kann glauben, der andere glaubt and nicht. Full of doubt. Und ist voll von Zweifel. Heart is full of und einem verhärteten Herzen. Somebody getting it. Mhm. Praise the Lord. Hallelujah. That Ananias and Sapphira died does not mean the church died. Dass Ananias und Sapphira gestorben sind, hieß nicht, dass die Kirche the gestorben was ist. Moving die Kirche on. Ging weiter. Amen. Amen. They were all in the same church. Sie waren alle in der gleichen Gemeinde, aber zwei sind gestorben. They could not stop the church. Das konnte die Gemeinde nicht aufhalten. The church actually increased. Die Gemeinde ist sogar voller geworden. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, he shall cover thee with his feathers, and under his wing shall thou trust. His truth shall be your shield and buckler. His throat. Praise the Lord. Hallelujah. His throat. That is Christ. Seine Wahrheit. Christus selbst. It's your shield. It's your buckler. Er ist sein Schild. Praise the Lord. Hallelujah. You know when something is coming, if you don't hold that shield, you know, etwas it's coming. It's not coming. Once it's coming, you know that hältst something is going to stop. Direkt das Schild davor, und es wird alles wird abprallen. The truth take out the lies. Diese yes, Wahrheit the lies. Entblößt die Lügen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That's right. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow. That flies, okay? Because I wrote something that covers it. Amen? Mm-hmm. By day. You see? Again, thou shalt not be afraid for the terror by night. Amen? Amen. Those that are afraid to sleep. Die Angst haben zu schlafen. Amen. You are sleeping or some are afraid that when they sleep, they cannot wake up. Sie haben Angst, wenn sie schlafen, können sie aufstehen. Aber der Herr ist da, um dich zur rechten Zeit aufzuwecken. You have a father that Vater, der da ist. Amen. That take care of you. Der auf dich aufpasst. Amen. Amen. But now enough for the arrow that flies by day. You know, both night and day you are Tag secure. Und Nacht sind wir beschützt. You are covered. Und wir bedeckt. Somebody, you know, today the, you know, the virus today. Dieser Virus. You know, people are so much afraid they cannot touch Angst. People, they cannot touch them, they cannot even touch anfassen. Their face and their nose anymore. Können nicht mehr ihr Gesicht anfassen. Run away from your face. Renn weg von deinem Run away Gesicht. From your nose. Renn weg von der Nase. Run away from your mouth. Von deinem Mund. Separate them. Trenn es voneinander. Maybe they have to cut some people's hand. Vielleicht musst du ein paar Leuten die Hand abhacken, damit keiner mehr dich anfasst. But we have Christ. Wir haben Christus, that is our protection. Der unser Schutz ist. The truth, that is our shield. Die Wahrheit, die unser Schild ist. Amen. Amen. Then in verse 6. Vers 6. Verse 6. Jennifer, can you help us to read verse 6? Vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. No, for the pestilence that walketh in darkness. No, for the destruction that wasted at noonday. A thousand shall fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near thee. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can we believe this, please? Können wir das glauben? Can we believe this? Können wir das glauben? You know what? What is not your business should never be your business. Das, was uns nichts angeht, sollte uns nichts angehen. Amen. Amen. Heaven is your business. Der Himmel ist das, was uns angeht. Amen. Amen. You no longer look here. Wir schauen nicht hier. Here. Go to Colossians 3. Kolosser 3. Heaven is your business. Where you live. Amen. Amen. That is where your focus should be. Take your attention away from the earth. Kolosser 3. Kolosser 3. Amen. Amen. From verse 1. It says, if you be risen with Christ, see those things which are above. If you are a son of God, wenn du ein Sohn Gottes bist, such nach den Dingen, die oben sind. Take your eyes Deine Augen weg von Dingen, die hier sind. Amen. Amen. Is somebody getting it? Mhm. Take your eyes away. Deine Augen von den Sachen. Wenn es dich runterziehen wird, dann in den Augen weg. Sei denn, es hilft dir, den Herrn zu preisen. Amen. Amen. If you then be risen with Christ, see those things which are above. We are Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Take your mind away from there. Und deine Gedanken weg von davon. Amen. Amen. You know, as you hear the news, just say thank Jesus that I'm a child of Wenn God. Wenn ihr sie hört, dann danke einfach den Herrn, dass ihr Kinder Gottes seid. Erinnert euch daran, wer ihr seid. Lasst zu, dass der Heilige Geist euch hilft, euch daran erinnert, wer ihr seid. Amen. For we are dead, verse 3, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is your life, Christ is your life. Christus ist dein Leben. You no longer have the old life. Wir haben nicht mehr das alte Leben. The new life das alte, das neue Leben gehört Christus und er weiß, wie er darauf Acht zu geben hat. Amen. Amen. So what threatened us should never threaten Das, was sie bedroht, sollte uns niemals bedrohen. What pursued us should never pursue you. Was sie verfolgt, sollte uns what verfolgen. What they are running away from, you should never run away. Bevor sie flüchten, davor sollten wir nicht flüchten. Know that you are so different. Wisse, dass du anders bist. Amen. Somebody getting it. Amen. Amen. Christ is our life. Christus ist unser Leben. Let us go back to Psalm 91. Psalm 91. Verse 7 again. 1,000 shall fall at your side, and 10,000 at the right hand, but it shall not come near thee. Only with your eyes shalt thou behold, and see the reward of the wicked. The wicked are those that reject Christ. die Bösartigen sind die, die die Wahrheit verweigern. They are born a so devil, they who believe they are born again. Die glauben, dass sie wiedergeboren sind, aber sie hassen die Wahrheit. They hate those that hate. They hate those that preach the truth. Die Wahrheit predigen. They hate those that tell them the truth. Die ihnen die Wahrheit sagen. Amen. Amen. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, your habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Daddy, no virus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 11. For he shall give his angels charge over thee to keep thee in all your ways. Goodness and mercy, angels, goodness, angels, mercy. Barmherzigkeit und Gnade, diese Engel. They shall bear thee up in their hands, lest thou dash your foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and adder, the young lions and the dragon shall thou trample under feet. Is somebody getting something here? Amen. Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. Do you know his name? Kennst du seinen Namen? Namen seines Vaters. Do you know his name? Kennst du seinen Namen? He should also know your name. Er sollte deinen Namen auch kennen. Amen. Amen. Praise the Lord. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Praise the Lord. Hallelujah. Long life. Langes Leben. Does not come through food. Kommt nicht durch Essen. Come through the Lord. Sondern durch den Herrn. Amen. Amen. Does not come through jogging. Es kommt nicht durch eine ausgewogene Ernährung und durch Sport. Du kannst Sport machen, du bist am Joggen, an der frischen Luft, nachher wirst du angefahren und bist tot. Long life does not come. Das lange Leben. Like when you know, one a lady, let me say, a young girl, that, you know, the mother was always directing her food, what she eats, and before she died. Ihr Mutter hat immer das, hat immer ihr Essen immer darauf geachtet, dass sie nicht zu viel isst. 6 o'clock. Dass sie um 18 Uhr durfte sie nichts mehr essen. Because the mother said she was eating too fast. Die Mutter hat immer gesagt, dass sie wird zu übergewichtig. Amen. Amen. You know, long life comes from the Lord. Das lange Leben kommt vom Herrn. And not you don't eat. Und nicht durch unsere Ernährung. You know, people go to Asia today. They want to know what keep them long. Fahren nach Asien und machen diese Reisen, um herauszufinden, was langes Leben bringt. Long life come from the Lord. Das lange Leben kommt vom Herrn. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus called Satan a liar. Jesus nennt den Teufel einen Lügner. And we have to know, we should know what Christ called lies. Wir sollten wissen, was Christus eine Lüge nennt. Is somebody getting something here? He calls Satan a liar. Nennt den Teufel einen Lügner. Amen. Amen. What man called lies and what Satan called lies are two different things. Was der Mensch Lüge nennt und was der Teufel Lüge nennt, sich what religion called lies and what Christ called lies are Lüge nennt und was Christus Lüge nennt, ist auch nicht das Gleiche. Are you getting it, please? Praise the Lord. Hallelujah. And we have to know who are the liars. Wir sollten wissen, wer die Lügner sind. Know what lies are, and know who are the liars. Wissen, wer die Lügner sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Even Old Testament. Selbst im Alten Testament. You know, you can see what Christ called lies and what man called lies. Was Christus ein Lügen nennt und was der Mensch ein Lügen nennt. In 2. Könige 6. Remember Elisha. 2. Könige 6. Amen. Elisha. When Elisha said that those that be with us are more than those that be with them. Als Elias gesagt, Elisha gesagt hat, dass die, die bei uns sind, sind vierzähliger als die bei ihnen. The natural man we call Elisha, Elia. Der natürliche Mensch würde sagen, Elisa ist ein Lügner. Because you cannot say something that the eyes cannot see. Weil er sagt etwas, was das Auge nicht sehen kann. Because he is in faith. Weil aber er im Glauben ist, kann if er das you are sagen. In faith, wenn du im Glauben are bist, in another world. Bist du in einer anderen Welt. You are there because you can du bist also da, see. Weil du sehen kannst. You are not blind. Those that are blind can never die blind sind, die können das nicht erkennen. The blind cannot see. Die Blinden können es nicht erkennen. They can only see the Syrian army. Sie können nur die syrische Armee sehen. Amen. The blind can only see the Syrian army. Können they die syrische cannot Armee sehen. See those that be with Sie Elijah and the Sama. Die nicht sehen, die bei Elias und dem Knecht sind. Somebody getting it. And you know, if you go there, go to 2 Kings. There's something I want Zweite to put Könige. In 2 Kings 6. 6. You know, the five senses is bound to threaten you. Die fünf Sinne werden dich irgendwann bedrohen. What you see, was wir sehen, is going to bring fear. Wird Angst bringen. What you hear, was wir hören, fear, wird Angst bringen. Die Nachrichten. If things are happening, if you Dinge go to yourself, they are going to tell you what will sie werden dir sagen, you. Etwas sagen, was dich was sie Angst machen wird. If you go to those, the religious people, zu religiösen Leuten gehst, you know, they are church goers. They only know Jesus. They can only see Jesus. They cannot see the true Christ. Sie können nur Jesus sehen. Amen. Sie können nur den religiösen Jesus sehen, aber nicht den wahrhaftigen. Is somebody getting it? In verse 16. Vers 16. He said, "For he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Fear not." Fürchtet euch nicht. Don't fear what you see. Fürchte nicht das, was du siehst. Don't fear the thousand that you are seeing. Don't fear the virus. Ich nicht vor, is somebody getting vor Virusen und Krankheiten. Don't fear the report of the doctor. Keine Angst vor dem Arztbericht. Amen. Amen. Then you know there was something. Something was there that they could see. Etwas war da, was sie sehen konnten. In verse 14, look at verse 14. Therefore send the Tisa horses and chariot and great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, and host compassed the city, both with horses and chariots. And the servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The virus, amen. Things that are everywhere today. Dinge, die überall sind heute. Don't fear them. Ich habe keine Angst davor. Don't fear whatever is want to fight you. Fürchte dich nicht von you. Dem, das, was dich angreifen will. Don't fear the report of the doctor. Ich habe keine Angst vor dem Arztbericht. Amen. Amen. You know, naturally, what Elisha said, they are lies. Was Elisa gesagt hat, ist natürlich gesehen eine Lüge. Sie waren nur zu zweit. You know, if you are in faith, the wenn du im Glauben bist, call you a liar. Werden die Blinden sagen, du bist ein Lügner. Somebody getting it. He said, the young man should not be afraid. And those that be with them are more than those that be with those people. Beware of what you believe and choose. Nehmt euch in Acht vor dem, was ihr glaubt und was ihr euch entscheidet, ihr bläst. Amen. I thank God for Elisha. Ich danke Gott für Elias. He did not choose facts. Er hat sich nicht für die Tatsachen entschieden. Can you see it? He refused to choose fast. Er verweigert sich für die Tatsachen zu entscheiden. Today, fast. Heute. God children, they choose Kinder Gottes entscheiden sich für die Tatsachen und nicht für die Prinzipien. Amen. The truth is our principle. Die Wahrheit ist unser Prinzip. Christ is our principle. Christus ist unser Prinzip. Is somebody getting something here? Amen. You know, it may, you know, though you cannot see with your natural eye, that does not mean it doesn't exist. Heißt nicht, dass es nicht existiert. That does not mean Jesus is not in you. Heißt nicht, dass Jesus nicht in dir ist. Is somebody, are you getting it, please? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Though the doctor can see something else, that does not mean Jesus is no longer in you. Heißt das nicht, dass Jesus nicht mehr in dir ist. The greater is in you. Ist der Größere nicht mehr in dir ist. Amen. You know, the blind, you know, the doctor, they can only use their small brain. Können nur ihren kleinen Verstand nutzen. Amen. Amen. They cannot see the spirit. Also können nicht den Geist sehen. They can only be carnal. Sie können nur fleischlich sein. Amen. To be carnally minded. Fleischlich gesinnt sein. That's you. Don't Oder join them to be carnal. Sei nicht Teil von dieser Fleischlichkeit. Okay. Is somebody getting it? Amen. You don't join them to be carnal. Du bist nicht Teil von dieser Fleischlichkeit. Sei von Christus. Be spiritually minded. Der Geist ist gesinnt. Christ to be. Und lass zu, dass Christus to be everything. Alles ist. Amen. Amen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Beware of what you believe and choose. Nimmt euch in Acht vor dem, was ihr glaubt und erwählt. Choosing facts. Sich für die Tatsachen auswählen. Entscheiden. Rather than the truth. Anstatt die Wahrheit. The truth they cannot see. Die Wahrheit, die sie nicht sehen können. That cannot, that does not mean there is the Aber es heißt nicht, dass sie nicht Wahrheit ist. Believe the word of Christ. Glaube an das Wort von Christus. Beware of what you choose. To believe. Und achte auf das, was du als Wahrheit akzeptierst. Amen. Amen. Lies are going to fly everywhere. Denn Lügen werden überall. Lies are going to fly everywhere. That will make you shed tears. Werden kommen, um dich zu weinen zu bringen. Amen. Um dich zum Trauern zu bringen. Is somebody getting it? Mm. Genesis 37. Let us quickly go there, because of time. Amen. Amen. Genesis 37. 1. Mose. We are traveling. Oh, 37. Message. Praise the Lord. Hallelujah. I just enjoy it. Amen. Amen. I'm enjoying it. Amen. Amen. Genesis 37. 1. Mose 37. You know Israel. Israel. Jacob. You know Jacob. Jacob. He also have another name, which is Israel. Er hat auch einen anderen Namen, der Israel heißt. You know, something happened to his son. Etwas ist seinem Sohn zugestoßen. Lies came. Lügen kamen. Amen. Amen. He believed the lie. Er hat diese Lüge geglaubt. And the Bible said he mourned. Und die Bibel sagt, er hat getrauert. Joseph was not killed. He was Joseph not dead. Wurde nicht getötet. Amen. But the father mourned. Aber der Vater hat getrauert. Amen. Amen. Oh, Father, thank you. His father chose to believe lies. Sein Vater hat sich entschieden, die Lüge zu glauben. Look, let us now quickly read from verse 1. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger. In the land of Canaan. This are the generation of Jacob, Joseph being 17 years old, was feeding the flock with his brethren. And the lad was with the sons of Bilhah and with the sons of Zilpah, his father's wives. And Joseph brought unto his father their evil report. Verse 3. And Israel loved Joseph more than all his children. Somebody here. Mm. The natural love. Natürliche love Liebe wird ein Kind immer mehr lieben als das andere. Nur durch Christus kann man alle gleich lieben. In the natural love, natürlich you can never love wirst du alle can never love nicht gleich lieben. Those that give you Gott, wir geben und lieben wir, aber die uns nichts geben, hassen wir dann. Is somebody getting it? Mm. Amen. Amen. Yeah, somebody was in the flesh. Hier war jemand im Fleisch. Amen. Amen. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age. Can you see the reason why he loved that? Seht ihr den Grund, warum er diesen Sohn geliebt hat? Aber das ist ein fleischlicher Grund. People have reason for loving. Leute haben Gründe, weshalb sie ein Kind mehr lieben als die anderen. Amen. Amen. We should allow it to be Christ alone. Wir sollten zulassen, dass Christus alleine ist. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, you know, loving one more than other will cause jealousy. Einen mehr lieben als den anderen wird Eifersucht bringen, Probleme, Streit. You are digging grave. Du gräbst ein Grab. Amen. And somebody is going to go inside. Und jemand wird da reinfallen. And when his brethren saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of time, verse 23. Look at verse 23. And it came to pass, when Joseph was come into his brethren, that they stripped Joseph out of his coat. Because, you know, because of the hatred, they were not planning to harm him. Sie geplant, ihn zu verletzen. Amen. Amen. Verse 24. And they took him and cast him into a pit. And the pit was empty. There was no water in it. And they sat down to eat bread. And they lifted up their eyes and looked. And behold, a companion of Ishmaelites came from Gilead with their camels, bearing spicery and balm and myrrh, going to carry it down to Egypt. And Judah said unto his brethren, what profit is it if we slay our brother and conceal his blood? Come, verse 27, come and let us tell him and send him to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh, and his brother and his brethren were content. They were looking for a way to get rid of him. Sie haben noch einen Ausweg gesucht, wie sie ihn loswerden können. Amen. Amen. Then there passed by Midianite merchant men, and they drew and lifted up Joseph out of the pit, and sold Joseph to the Ishmaelite for 20 pieces of silver, and they brought Joseph into Egypt. Somebody getting something here. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. And Reuben returned unto the pit. And behold, Joseph was not in the pit. And he rent his clothes. And he returned unto his brethren and said, the child is not. And I whither? And I whither shall I go? Verse 31. And they took Joseph's coat and killed a kid of the goat, and dip the coat in the blood, and they sent the coat to the coat of many colors, and they brought it to their father, and said, This have we found. Know now whether it be your son's coat or not. Praise the Lord. Hallelujah. Knowing things through the flesh. Dinge erkennen durch das Fleisch. Amen. Amen. Know it is through the flesh. Wir erkennen durch das Fleisch. Only I help us to read 33. 33. Amen. Amen. Know it is through the flesh. Please be following it once we are reading. Amen. Mm-hmm. And he knew it, verse 33, and said, it is my son's coat. An evil beast hath devoured him. Joseph is without that rent in pieces. Do you see what he now believes? Mm-hmm. Amen. Mm. Is it true? Stimmt das? It is never true. Es ist niemals seine There Wahrheit. Is no true in this in what he was thinking or saying. Keine Wahrheit in dem, was der Teufel sagt. Just so also there is no truth in what the doctor gave you. Deswegen gibt es auch keine Wahrheit in dem, was der Arzt There sagt. There is no truth in what is outside. Was da draußen ist. Amen. Amen. Somebody going to get it. Praise the Lord. The report you just heard, there is no truth in it. Diese Botschaft, die du gehört hast, da ist keine Wahrheit drin. Amen. You have the right to choose which du hast to die Entscheidung believe. Zu treffen, to ob believe du glaubst, Christ or to believe whatever report oder du glaubst, was die Leute sagen. Amen. Amen. You know, somebody has something here. Jemand hat etwas hier gehört und es gibt ein Problem. Somebody, are you getting it? Amen. And Jacob, verse 34. And Jacob rent his clothes and put sackcloth upon his loins and mourned for his son many days. Mourning for what is lies. Um etwas trauern, was eine Lüge That's ist. That's how we cry today. When doctor tell us so we have virus. Wenn der Arzt sagt, dass wir ein Virus haben. Amen. We never remember our spirit wir anymore. Erinnern uns nicht mehr an unseren Geist. Just quench our spirit. Es erstickt unseren Geist. Amen. Amen. You never know, we never go there. We never, for us, it's how far are we going to survive? Is he going to go? What am I going to do? Problem? Wie lösen wir jetzt das Problem? Use the opportunity Nutzt to preach Christ. Die Gelegenheit, Christus zu predigen. Somebody get in it. Praise the Lord. Yeah. And all his sons and all his daughters rose up to comfort him. Can you see what people call comfort? Seht ihr, was die Menschen Trost nennen? Comfort. Trost. If you want to comfort him, why don't you give him his Wenn son? Wenn du ihm Trost trösten willst, du gibst ihm nicht deinen Sohn. Amen. If you love him, wenn du ihn liebst, to comfort you. They don't, yeah, they are comfort, that they comfort you, doesn't mean they love you. Trost heißt nicht, dass sie ihn lieben. Is somebody getting something? They want to see you in pain. Sie wollen dich in Schmerzen sehen. Amen. Amen. But they will comfort you. You will see comfort. That is not comfort. Sie sind Trost, aber es ist kein Trost. They are rejoicing in their heart. Sie freuen sich in ihrem Herzen. Praise the Lord. Halleluja. But he refused to be comforted. And he said, for I will go down into the grave unto my son, mourning. Thus his father wept for him. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. You know, Joseph's father, Israel, mourned for what he chose to believe. Josefs Vater hat um das geweint, was er geglaubt hat. What you choose to believe, das, was du entscheidest zu glauben, wird dir Frieden oder wird dir Trauer geben? Wird dir Freude oder Traurigkeit geben? You know, if you know, the doctor can tell you and me the same thing. Der Arzt kann dir und mir das Gleiche sagen. And I will be rejoicing. Und ich freue mich. Because I don't see what they see. Weil ich nicht das sehe, was sie sehen. I see what Christ wants me to see. Ich sehe das, was Christus will. But if you learn to see what they want you to see. Das zu sehen, was sie möchten, was du siehst. If you want, if you learn to see facts. Wenn du lernst, Tatsachen zu sehen. You will weep like them. Du wirst weinen wie sie. Amen. Somebody getting it. And you are going to take resolve like them. You are going to take decision like them. Amen. And you will get the same result like that. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of what you call facts. Nimm dich in Acht vor dem, was du Tatsachen nennst. What you call facts. Was du Tatsachen It is a fact that they said this is what the doctor said. The doctor has seen it. This is a fact. But it is also a fact that you are a child of God. Is somebody getting it? You choose the side to go. I am a son of God. Or, you know, the death report. Is that total bericht? Without Christ, what man calls fast is true. Amen. Weil wir nur getan haben. Aber nicht ohne Christus. Amen. Amen. What I say is true. It should threaten you. Sollte dir angst machen. But you are somebody that is different. Jemand anderes. Amen. Amen. Beware of what man calls facts. Nimm dich in Acht vor dem, was Menschen Tatsachen nennen. In Christ's kingdom, it is evil to call what man calls fact the truth. Es ist bösartig, das, was die Menschen Tatsachen zu nennen, als Wahrheit zu bezeichnen. It is evil to believe it and to call it the truth. Und es die Wahrheit zu nennen. Somebody getting it? Don't walk by what man calls fact. Wenn nicht durch das, was der Mensch Tatsache nennt. You know, if you remember this Mark 5. Wenn ich an Markus 5 erinnern kann. Amen. Jairus' daughter. Jairus' Tochter. It was a father, the daughter was dead. Somebody getting it. It was a fact. Das war Tatsache. You know, today people will say, you just want to reject the truth. Heute will ich sagen, du bist auch nur die Wahrheit. I have a truth. Aber ich habe eine Wahrheit. That's not true. That's a lie. Das ist die, die Lüge. Facts, the natural facts are lies. Das sind Lügen. They are never true. Nicht wahr. Are you getting it, please? Jairus' daughter was, naturally was dead. War tot. Without Christ, it was the truth. Und das ohne Christus auch gestimmt. But in Christ's world, it is evil to believe it. It is because it is purely, it is a big lie. It was the natural fact. That is not the truth. Nicht die Wahrheit. You know, beware of those that believe in the natural fact. Run away from them. Is somebody getting it? Those that they are not for them is all about the natural facts. Amen. Yeah, in the church they can believe Christ, but once they get home, it's not the natural facts. Amen. And no, we are to see the fact. What are you seeing? You cannot be here and there. Why don't you just choose to remain in the natural world? Amen. Double-minded cannot get anything from Christ. Ein Mensch, der ein zweigeteiltes Herz hat, kann nichts von Gott empfangen. Praise the Lord. Hallelujah. It was a fact. You know, Jairus' daughter was dead. It was the natural fact. Jairus' Tochter war tot. Das war eine natürliche Tatsache. But Jesus said to Jairus, believe my facts. Glaub an meine Tatsachen. I have my own facts. Ich habe meine eigenen Tatsachen. Praise the Lord. Halleluja. They have their facts. I have my own facts. Und ich habe meine Tatsachen. That you are to believe. Also du glauben sollst. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Halleluja. I have my facts. Ich habe meine Tatsachen. Believe what heaven calls facts. Und das, was der Himmel Tatsachen nennt. And know what the earth calls facts. Und was die Erde Tatsachen nennt. Amen. Amen. Somebody going to believe. If you believe it, shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. In John 8, Jesus called Satan a liar. Why is he a liar? Why is Satan called a liar? Remember what Christ called lies. Erinnert euch an das, was Christus Lüge nennt. And what man called lies are two different things. Amen. It's not I'm going to noise, then you not discover I went to do so. That's not the lie he's talking about. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Those that believe facts. Die an Tatsachen glauben. What man calls facts. Was der Mensch Tatsachen nennt. I never believed the principle. Christ as the principle. Glauben. An Christus als das Prinzip. They are the liars. Das sind die Lügner. Amen. Amen. They are the liars. Das sind die Lügner. You know, Satan never believed the truth. Du hast vielleicht nie an die Wahrheit geglaubt. Amen. Amen. Because he cannot believe it. Weil er sie nicht glauben kann. It's not his nature. Das ist seine Natur. The truth is not, it's never his nature. Die Wahrheit ist nicht seine Natur. Lies are his nature. Lügen sind seine Natur. rejecting the truth is his nature. Was ist denn Natur? We walk by faith and not by facts. Wir wandeln im Glauben, nicht durch Tatsachen. We walk by faith and not by facts. Glauben, we choose, wir decide to go. Wohin wir gehen. Are you going to walk by faith? Gehen wir durch Glauben, or are you going to walk by facts? Oder durch Tatsachen. By sight is by facts. Und per Sicht heißt durch Tatsachen. By sight is by facts. Sicht heißt durch Tatsachen. They can prove it. Sie können es beweisen. 1+1=2. But in Christ's world, 1+1 can be 1,000. 1+1 kann 1,000 bedeuten. You cannot even prove it. Das kannst du nicht. But that does not mean it's aber not true. Das heißt, dass es nicht wahr ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Who are the liars? Wer sind die Lügner? Those that are after information. Die hinter Information. Rather than revelation. Statt Offenbarung. Is somebody getting it? Who are the liars? Those that are after information rather than revelation. Information about virus. Why don't you go to the revelation of Christ about sicknesses and disease that they have been defeated? Wo steht, dass sie besiegt worden sind? Amen. Information is what man calls facts. Information ist das, was der Mensch tatsächlich hat. And it is never the truth. Es ist nicht die Wahrheit. In Christ's world. In der Welt von Christus. Revelation is what Christ says. Das ist das, was Christus sagt. Praise the Lord. Halleluja. He said it should be our principle, this revelation. Die Offenbarung muss unser Prinzip sein. Amen. Amen. What he revealed to us. Was er offenbart hat. By the wisdom of God. Durch die Weisheit Gottes. It is what we call the principle. Das ist das Prinzip. That should be our principle. Das sollte unser Prinzip. That should be where we go to. Wohin wir gehen. Amen. Amen. No matter what the news, no matter how bad it is, learn to go to the principle. Learn to go to the revelation. Leave the natural for go to Christ first. We have our facts. Wir haben unsere Tatsachen. Learn to live them. Lernen dort zu leben. The other side does not belong to you. Die andere Seite gehört dir nicht. It belongs to them. Sie gehört ihnen. Even the doctor can even see your body that is this. Sagen, it is true. But what do stimmt, you see? Aber was siehst du? Is somebody getting it? You know, Jesus never bothered himself of what that man believed. When that man told Jesus, told Jairus and Jesus, or told Jairus that your son is dead, or your daughter is dead. Jesus hat sich keine Gedanken gemacht, als sie zu ihm gesagt haben, dass seine Tochter tot ist. Jesus did not go to that man and say, you must believe. Jesus hat nicht zu ihm gesagt, du musst glauben. The man that brought the news. Dieser Mensch, it doesn't matter what they believe. Es ist egal, was diese Leute glauben. But what do you believe? Was glauben wir? Amen. Amen. He said to Jairus, you believe Jairus only. Sagt, du glaub einfach nur. Who are the liars? Wer sind die Lügner? Those that will speak and continue to speak what man calls facts. Die das sprechen, was der Mensch Tatsachen nennt, dann bist du ein Lügner. Who are the liars? Those that continue to meditate on what the news, the evil news. Is somebody getting it? Mm. The evil news you heard, if you continue to meditate on it, you are a liar. And it will work in your life. Und es wird in deinem Leben Frucht your meditation bringen. Is going to work for you. Dein Nachsinnen wird Frucht bringen. Is somebody getting it? Who are the liars? Those that we that we speak and continue to speak. What man fasts? What man call facts? Das, was die Menschen Tatsachen nennen. And not what Christ call facts. Und nicht das, was Christus Tatsachen nennt. What we, our meditation should be what Christ call facts. Unser Nachsinn sollte das sein, was Christus Tatsachen nennt. That's our life. That's what belongs to us. Das ist unser Leben, was uns gehört. Let us use this, you know, every opportunity. Lass uns jede Gelegenheit nutzen. To preach Christ in all. Ephesians 5. Quickly go to Ephesians 5. Epheser 4. Ephesians 5. Praise the Lord. Amen. Ephesians 5. Ephesians Ephesians 5, verse 6. Ephesians 5. Verse 16. It says, redeeming the time, because the days are evil. Amen. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Verse 17. Wherefore, be ye not unwise. Amen. But understanding what the will of the Lord is. Understand the truth. Versteht die Wahrheit. Meditate on the truth. Sind über die Wahrheit. Know the truth. Kennt die Wahrheit. Your body remains temple. Unser Körper bleibt sein Tempel. Amen. If any visitor even comes, wenn ein Besucher kommt, hast du das Recht zu sagen, dass es verschwinden soll. Amen. Amen. And you have got the right to let it be there. Und du hast das Recht auch zu sagen, dass es dabei bleiben kann. Is somebody getting it? Use the time. Nutzt die Zeit. You know, Satan never failed to use the time. Der Teufel verpasst seine Chancen nicht. You know, he watches. Er beobachtet uns. He always he said he's looking for somebody to devour. Er ist ein Löwe, der nach jemand roaming about. Amen. He always looking for opportunity. Er nutzt seine Chancen. To kill and destroy. If you before Jesus and look for the temptation. Lukas hier eine Versuchung. Satan knew he was hungry. Der Teufel wusste, dass er hungrig ist. And he used it to tempt Und er hat das genutzt, um ihn zu versuchen. Is somebody getting it? You know, we are, Jesus said we are to be wise, like Satan. Ich sag, wir sollen weise sein wie die Schlange. Amen. It's not just the animal, but Satan. Nicht, aber wie der Teufel. Amen. Amen. He's so wise. Er ist weise. Naturally, that's why I can't. Kill anybody. Deswegen kann er jeden töten ohne Christus. He's a winner without Christ. Er ist ein Sieger ohne den Teufel. Very wise. Sehr weise. Amen. What man call wisdom? Das, was der Mensch Weisheit nennt. That's why he can teach you how to steal. Er kann dir beibringen, wie man lügt, wie man stiehlt, wie man betrügt, ohne dabei erwischt zu werden. Praise the Lord. Halleluja. You know, God people, they are trying to build faith, their faith on the natural fact. Die Kinder Gottes versuchen, ihren Glauben auf den natürlichen Tatsachen zu gründen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for us, for you know, prayer in the churches today should be there. I know what they will be praying. I know what churches will, their prayer will be today. Kann ich mir vorstellen, was sie beten. Virus will destroy you. Dass der Virus. You don't come to us. Everybody fast and pray. Dass man fast und beten soll, damit der Virus nicht kommt. A baby will not fast and pray for Aber ein Baby fast und betet nicht um Somebody Schutz. Get in it. Amen. Amen. You know, I talked about that religious church in South Korea. Kirche in Südkorea gesprochen. Amen. Mhm. You know that church? They have thousands of people. Sie haben Tausende von Menschen. And you know they found out their virus. Und sie haben aus. They found some people with virus there. They said Leute came to South Africa to South Korea through there. Amen. Und sie haben gesagt, dass report, der Coronavirus durch diese Menschen dieser Gemeinde in nach Südkorea gekommen ist. And their leader came out and, you know, their leader spoke and, you know, it was, you know, what I heard, there was nothing of Christ. Und ihr Pastor, ihr Anführer hat dann etwas dazu gesagt, sich dazu geäußert und er hat kein einziges Mal was von Jesus Christus gesagt. What we have, you know, imagine if it is here. Stell dir vor, es würde hier passieren. Amen. Amen. I will be so glad. Ich würde mich freuen, to come out and preach Christ. Dann zu predigen und zu sagen, was los ist. Amen. Amen. I will be so glad. Es würde mich freuen. No matter, you know, the problem is not. Das Problem ist nicht, dass Leute krank sind in der Gemeinde. Or people are not sick in the church. Oder Leute nicht krank sind. The question is, die Frage ist, can rejoice wer kann sich freuen in the midst of problems. Inmitten von Problemen? Amen. The problem is already in the world. Satan is in the world. Der Teufel ist schon auf der Welt. Amen. Who can still rejoice? Aber wer kann sich dennoch freuen? And praise the Lord in the midst of everything. Inmitten dieser ganzen Sachen. And not weep and tear tears. Und sich nicht davon kaputt machen lassen. People know how to weep. You don't need to teach them how to weep. Leute wissen, wie man weint. Das brauchst du ihnen nicht beibringen. They know how to mourn. Sie wissen, wie man traurig ist. But they don't know how to rejoice in the midst of problems. Aber sie wissen nicht, wie man sich freut inmitten von Problemen. Is somebody getting it? They don't know how to depend on Christ and see Christ alone in the midst of problems. Inmitten von Problemen. Amen. Amen. You know, I don't preach myself. Ich predige nicht mich selbst. You know, Paul did not preach himself. Paulus hat nicht sich selbst gepredigt. When Ananias and Sapphira died in the church. Als Ananias und Sapphira in der Kirche they were still preaching Christ. Haben sie immer noch Christus gepredigt. If they were preaching the church. Hätten sie die Kirche gepredigt. They could have closed the church. Hätte man deswegen die Kirche geschlossen. Is somebody getting it? Amen. Because somebody died. Wer jemand ist gestorben. Not supposed to be so. Und es dürfte eigentlich nicht passieren. Amen. In der Gemeinde. The question is, who can rejoice in the midst of problems? Wer kann sich freuen mitten von Problemen? Who can still preach Christ? Wer kann immer noch Christus predigen? Who can use the opportunity? Wer kann die Gelegenheit nutzen? To preach him. Um Christus zu predigen. To preach his love. Seine Liebe and zu predigen. Preach his peace. Und seinen Frieden zu predigen. Praise the Lord. Halleluja. Love and peace is what the world lacks today. Leben und Frieden ist das, was der Welt fehlt. In Isaiah, we were already there. Isaiah 26:3. He said, "The Lord will keep him in perfect peace." Der Herr gibt uns vollkommen Frieden, wenn deine Gedanken auf ihn gerichtet sind. You know, it's not that the problem outside that will not make you have peace. Nicht, dass die Probleme dir keinen Frieden mehr schenken. It's your mind, sondern sind deine Gedanken auf dem Herrn. Yeah, it is where your mind wo sind deine Gedanken? It is not what is fighting you. Es geht nicht um das, was... If there is no virus, we don't still have peace. Weil auch wenn da kein Virus ist, haben wir trotzdem keinen Frieden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Our life is based on principles. Unser Leben... basiert auf Prinzipien. And not what man calls facts. Und nicht auf dem, was der Mensch Tatsache nennt. And what Christ called truth is our principle. Was Christus Wahrheit nennt, ist unser Prinzip. Again, why is Satan a liar? Amen? Amen. It is not because he's going to A and he tells you he's going to B. But because he never knew the truth. Der Teufel kennt die Wahrheit nicht und deswegen ist er ein Lügner. He never believed the truth. Er glaubt die Wahrheit nicht. And he never speak the truth. Und er spricht die Wahrheit nicht. He never speak Christ. Er spricht nicht Christus. Amen. To believe the truth is to believe Christ. Die Wahrheit zu glauben ist an Christus zu glauben. To speak the truth is to speak Christ. Das heißt Christus zu sprechen. To meditate in the truth is to meditate on Christ. Die Wahrheit heißt über Christus nachzusinnen. The fruit should be what you know. It should be what you speak. Die Frucht sollte da sein, was wir sprechen. Amen. It should be what you know, what you speak. Was wir kennen, was wir sprechen. It should be what you meditate on. Und das, worüber wir nachsinnen. Again, we were in Luke 12. Wir waren bei Lukas 12. Jesus told us who to fear. Jesus hat uns gesagt, wie wir fürchten sollen. Amen. Ja. He did not say fear Satan. Er hat gesagt, fürchtet den Teufel. He did not say fear sicknesses and diseases. Oder Krankheiten. Fear any virus. Oder irgendein Virus. Fear any news that is coming. Oder eine Nachricht. Fear cancer. I did not say that. Oder Krebs. He did not say fear any problem. Oder Problemen. He said fear God. Wir sollen Gott fürchten. Amen. He did not tell us to fear witches. Er hat gesagt, dass wir Satanisten fürchten sollen. You know what the so-called children they are running away from, especially in Africa. Das wovor die Menschen weglaufen, besonders in Afrika. They see witches and wizards so powerful. Für sie sind Hexen und Magier so mächtig. Somebody is pregnant, cannot say the day you are going to deliver. Leute sind haben sind vielleicht schwanger und trauen they sich nicht zu sagen, wann sie das Kind bekommen. Everything. Sie müssen alles verstecken, jede Information, yeah, weil sie nicht wissen, wer ihnen was Böses will. Because they don't know their friend. Sie kennen ihre Freunde. They don't know their friend. They don't know who loved them. They know who they love. They don't know who loved them. Wer ihre Feinde sind. Amen. They in Christ was. Beim Christus. They should fear you. Sollte man dich fürchten. Somebody getting it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They have to fear the Christ in you. Sie müssen Christus in dir fürchten. The fear of the truth. The truth is in your spirit. The truth you know, die Wahrheit, die du kennst. The truth is already in your spirit. Die Wahrheit ist schon in deinem Geist. But the truth that you allow to come to your mind. Aber es geht um die Wahrheit, die du in deinen Gedanken kennst. Das ist deine Freiheit. Amen. Amen. Spirit, soul, and body. Körper, Geist und Seele. The part of you that you used to think der is your Teil, soul. Mit dem du denkst, ist deine Seele. Amen. Allow the truth to come. Lass zu, dass die Wahrheit auch da ankommt. Allow Christ to come there. Lass Christus auch da ankommen. Don't allow that very place to be carnal. Lass zu, dass dieser Ort fleischlich ist. To be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. Romans 8. Steht in Römer 8. Somebody getting it. Praise the Lord. Hallelujah. That the doctor's report minded is dead. Dass wir uns von dem Arztbericht lenken lassen, das ist tot. To be I want to pass minded is dead. Dass wir ständig bestehen wollen, das ist tot. In all those, you know, all that we just mentioned. Ja, was wir gesagt haben. Satan, demons, witches and wizards. You know, all the sicknesses and diseases. Satan is their head. Der Teufel ist der Kopf von diesen Dingen. He's the head of all of them. Er ist der Kopf davon. If Jesus called the head a liar. Wenn Jesus den Kopf ein Lügner nennt. They are liars. Sind sie alle Lügner. Did somebody get in it? Mm-hmm. They are liars. Ein Lügner. And you never believe lies. Wir sollten keinen Lügen glauben. You believe the truth. Wir glauben die Wahrheit. Amen. Amen. Amen. Don't be afraid of what they call. Keine Angst. Of what they are afraid of. Vor dem sie Angst haben. Amen. Amen. Again, Jesus told us what to fear. Jesus hat uns gesagt, wofür wir uns fürchten sollen. Whatever comes to you. Was immer auf uns zukommt. Whatever report of the doctor. Egal was der Arzt sagt. The doctor can only see your body. Der Arzt kann auch deinen Körper sehen, nicht deinen Geist. You are not your body. Du bist nicht dein Körper, Amen. You are your spirit. Du bist dein Geist. You are the Christ in you. Du bist Christus in dir. See that Christ always. Und schau auf diesen Christus. Allow that Christ to lass come zu, dass to dieser your Christus mind. In deinen Gedanken ist. You are the part of you that is saved. Du bist completely. Der Teil von dir, der errettet ist. The part of you that is 100% Christ, that is Christus, who you are. Christus ist, das bist du, dein Geist. You are a spirit. Du bist ein Geist. You have a soul. Du hast eine Seele. And you live in a du body. Lebst in einem Körper. You are of your spirit more than your body. Du bist mehr zu deinem Geist als zu deinem Körper. And allow your spirit to control your body. Dass du es dein Geist, dein Körper auch kontrolliert. Allow your spirit to control your body. Dein Körper kontrolliert. How? By believing the Christ in you. Indem wir Christus in uns glauben. By believing that your spirit is 100% perfect. Glauben, dass unser Geist 100% vollkommen. That in your spirit you don't there's no sicknesses and diseases. Keine Krankheit, keine Seuche. Amen. Amen. And that's who you are. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know Romans 8, to be carnally minded is dead. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. The doctors are carnal. Die Ärzte sind fleischlich. Their reports are carnal. Ihre Berichte sind fleischlich. The Bible calls their report evil report. Die Bibel nennt ihre Berichte bösartige Berichte. And that is how you are going to see them and to call them. Und sie auch nennen. Makade Kana. Rinse die Fleischfleisch. Praise the Lord. Halleluja. Eine Anmerkung. Ja, Schatz. Was Ärzte betrifft, ne? Nicht alle Ärzte sind, also die Ärzte, die halt das darauf vertrauen, auf deren Ergebnisse, auf diese Ergebnisse, die sollen diesen Fleisch. Es gibt Ärzte, die sehen, geben dir Ergebnisse, aber die sagen dir, aber das ist nicht das, was absolut ist. Und sagen dir, dass Gott absolut ist. Es gibt Ärzte, die Kinder Gottes sind. Ne? Also nicht alle Ärzte sind Atheisten oder die sind gegen Jesus Christus. Sondern die Ärzte, die auf ihre Ergebnisse, Diagnosen vertrauen und sagen, das ist das absolute Wahrheit, das ist absolut. Diese Ärzte sind Lügner. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. It is true that there might be some that are God's children. Amen. Amen. Their report, if it is not Christ, is going to be the other side. Any report. Das, was Amen. Ich sage, ist, dass wenn der Bericht nicht von Christus ist, ist er vom Teufel. Any report, it's not the report is good. Es geht nicht darum, ob der Bericht it is, gut ist it is, oder schlecht. Is it Christ or ist Christus Satan? Oder der Teufel? Are you getting it? It is not a good report. Es geht nicht um einen guten Arzt, that make it good. Der ihn gut macht. Amen. Amen. Is it Christ's report? Das ist der Bericht That's von Christus. Amen. Das ist das, worüber ich rede. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Their reports are all human based reports. They are Kana. Human based reports are Kana. Yeah. That's what the Bible calls it. Amen. Menschlich basierende Berichte sind fleischlich. Our fear is believing them. You know, when we start believing them, wenn wir anfangen, ihnen zu glauben, and speaking them, und anfangen, sie zu sprechen, that is how we fall into doubt. So fallen wir in Zweifel und Unglauben. Christ's word is a spiritual word. Die Welt von Christus ist eine geistliche Welt. But that does not mean it does not exist. Aber es heißt nicht, dass es nicht existiert. That something is spiritual does not mean it's not. Nur weil es geistlich ist, heißt nicht, dass es nicht existiert. Amen. Amen. You know, they said we should be washing our hands today. The news. In der Nachricht steht, dass wir unsere Hände waschen sollen. How many seconds? Wash your hand. For 20 seconds. Dass wir 20 Sekunden unsere Hände waschen. Amen. Uh-huh. You know, wash your hand always. But you know, because the eye, there are things the natural cannot even see. Es gibt Dinge, die das natürliche Auge nicht sehen kann. You know, don't wash your hand, but because you touch something, but you can see your hand, there's nothing there. But that there's it. They say wash your hand. Amen. Wash it again because you touch something. It means there are things the natural eye cannot even see. Es gibt anscheinend Dinge, die das menschliche Auge nicht sehen kann, aber sie existieren. Und genauso ist es auch mit der geistlichen Welt. So ist es auch mit der Welt von Christus. Dass du geheilt bist, das existiert. Amen. Dass diese Krankheit dir nicht gehört, das existiert. Es ist nicht nur Glauben, dass es irgendwann existiert. Du glaubst es nicht, damit es passiert. You believe it because du glaubst, it's already existed. Denn es existiert schon. Is somebody getting it? You're taking umbrella and going outside, you see, does not make the rain fall. You hold an umbrella, you have umbrella. Why? Because the rain is falling. You get it? Du benutzt einen Regenschirm, weil es gerade regnet. Du benutzt den Regenschirm nicht, damit es regnet. Take your umbrella, go out. That does not, it will not make the rain fall. Nur weil du einen Regenschirm hältst, heißt nicht, dass es auf einmal anfangen wird zu regnen. Deswegen. You're believing it does not make it happen. Nur weil wir es glauben, wird es nicht passieren. You know, if you don't have it, it can never happen. Da ist, wird es nicht passieren. It exists. That is why you're believing it can make it happen. Und deswegen bringt dein Glaube it's es raus. Somebody getting it. And that's why Hebrew 11. Deswegen steht auch in Hebräer 11. Praise the Lord. Halleluja. You know, before we go to Hebrew 11, again, 2 Kings, if you look at it. 2. Könige. 2 Kings 6. 2. Könige. You know, Elisha said, those that be with us. die, die bei uns sind. He knew that they were with them. Though er wusste, dass sie bei uns sind. Obwohl das natürliche Auge sie he nicht knew sehen that kann. They exist. Er wusste, dass es existiert. Though they cannot see them. Auch wenn sie es nicht sehen können. Is somebody getting it? Yeah. That you cannot see them does not mean they don't sehen exist. Kannst, heißt, dass sie nicht existiert. They said you wash. They said you have to wash your hand. Why? Because of virus. That your eyes cannot see the virus does not mean it cannot be in your hand. Und deswegen benutze ich dieses Beispiel mit diesem Virus oder Bakterien, dass nur weil du diese Bakterien oder diesen Virus nicht sehen kannst, heißt nicht, dass er nicht da ist. The natural eyes are blind. Natürliche Augen sind blind. Amen. Once it comes to spiritual world, wenn es um the das Geistliche natural geht, eyes are blind. Sind die natürlichen Augen blind. Matthäus 15. Matthew 15. Praise the Lord. Halleluja. We will go to Hebrew 11, but let us go to Matthew 15 first. We still go there. Matthew 15. Matthäus 15. From verse 12. 12. There came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? You know what you tell them can offend them. Was du ihnen sagst, kann sie verärgern. It's harmful. Es ist verletzlich. Can you see it? Es ist verletzlich. They are not to be afraid of any harmless or harmful. Aber sonst ist es egal, sollte es egal sein. Uns geht es um Christus. Somebody getting it? Mm. You know, the disciples said to Jesus, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard what you said to them. Amen. But his answer, Jesus answered and said, every plant which my heavenly Father hath not planted shall be uprooted. Shall be rooted up. Let them alone. They are blind leaders of the blind. If a pastor is blind, wenn ein Pastor blind ist, werden die Leute auch blind sein. Ein blinder Papst. Diese blinden religiösen Menschen sind so verblendet. Amen. And if the blind leads the blind, both shall fall into the ditch. Ah, Daddy, thank you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew, Hebrew 11. Go to Hebrew 11. Yeah, 11. You know, Jesus called them the blind. Jesus nennt sie die Blinden. Why? Because they cannot see in faith world. Weil sie im Glauben nicht sehen können. Amen. Amen. It's not that their eyes are not open. Nicht, dass ihre Augen nicht geöffnet sind, um Sachen zu sehen. Amen. Yeah, that's why, you know, If you call them the blind, they cannot even believe they are blind. Das wenn du sie blind those nennst, people, they did not even believe they sie were glauben blind. Nicht, dass sie blind sind. Those Jesus called the blind. Die Jesus blind genannt hat. That they were really blind. Aber sie waren wirklich blind. Because they cannot see the truth. Weil sie die Wahrheit nicht sehen können. They cannot believe the truth. Sie können die Wahrheit nicht glauben. Amen. In verse 1 of of Hebrew 11. He said, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The evidence of things. Evidence. You know what evidence is? Eine Überzeugung. Evidence is tangible. Das ist etwas Greifbares. But evidence of things not seen. The natural I cannot see, but that das does not mean it does nicht not sehen, exist. Aber es heißt, dass es existiert. He did not say what does not exist. He said what cannot be seen. Das ist etwas, was nicht sichtbar ist und nicht etwas, was nicht existiert. Amen. Amen. Faith world is a spiritual world. Glaubenswelt ist eine geistliche Welt. The blind cannot see it. Die Blinden können es nicht sehen. The natural man der natürliche Mensch ist blind. Amen. Amen. In Christ's world, you are the head of the von Christus bist du der Kopf von allen Herrschaften und Gewalten. It means you are the head of the spiritual world. Okay, du bist der Kopf der geistlichen Welt. Is somebody getting it? You are the head of the spiritual world. Der geistigen Welt. And the spiritual world controls the physical. Und die geistige Welt kontrolliert das Physische. You are the one to control here. Und wir sollten das kontrollieren. Somebody get in it. It means the lower power cannot control you. Das heißt, die niedrigen Kräfte können dich nicht kontrollieren, weil du ihr Kopf bist. You know that. Der Kopf kontrolliert den Körper. Amen. Amen. It means flesh and blood cannot control you. Das heißt, Fleisch und Blut the kann spirit nicht kontrollieren. World controls the physical world. Kontrolliert das Physische. It means you are not under the natural law. Das heißt, wir sind nicht mehr unter den natürlichen Gesetzen. You are under Christ's law. Unter den Gesetzen von Christus. There's a difference between God's law and Christ's law. Gesetz und Gesetz von Christus. The natural laws are God's law. Gesetz, das sind Gottes Gesetze. The Christ has aber Christus own law. Hat sein eigenes Gesetz. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Amen. Amen. To be carnally minded is death. Fleischgesinnt zu sein ist tot. To be natural law minded is dead. Natürlich gesinnt zu sein ist tot. To be facts minded is dead. Dass wir tatsachengesinnt sein ist tot. Facts minded is dead. To be doctor's report minded is dead. Ist uns das, was der Arzt sagt, dass das uns leitet, das ist tot. You know, Sarah and Abraham. Sarah und Abraham. You know, there was nothing to hope for. Es gab nichts, worauf sie hoffen konnten. Dead. Körper war tot. To be naturally minded. Naturally, that age. In dem Alter. Amen. Naturally, without womb, you cannot have children. Kann man keine Kinder mehr haben. Amen. But the natural law cannot does not control God's children. Das natürliche Gesetz kontrolliert Kinder Gottes. Because nicht. You are now above the natural law. Du stehst jetzt über dem natürlichen Gesetz. The natural people, they are being controlled by the natural law. Kontrolliert durch das natürliche Gesetz. Amen. Because of my age, I cannot have it. In meinem Alter kann ich that's es nicht natural haben. Law. Das ist natürlich. In Christ's world, there is nothing like age. Gibt's kein Alter. You know, Abraham considered not their body. Abraham hat nicht auf seinen Körper geschaut. He did not consider Sarah's body oder auf Sarahs his body. Körper. Now dead. The natural law will consider the body. Das natürliche Gesetz würde auf den Körper schauen. Amen. Doctor's report will control the body. Kontrolliert I'll den Körper. I'll give you, if you believe it or not, but I'll give you. Amen. Yeah, you know, we control, you know, you are going to consider it, and they will tell you to consider it. Sie werden sagen, consider der your age. Muss untersucht it werden. This is not your fault. Dein Alter muss bedacht werden. It is werden. Your age. Es ist dein Alter, es ist nicht deine Schuld. But know that your age does not control you. It's Christ that controls you. Aber wisst, dass dein Alter nicht kontrolliert, sondern Christus. Praise the Lord. Halleluja. Immune system, amen. Immunsystem. Amen. A lot of things that we see, you know, when people are getting old, we see their immune system weak. Ja, ihr Immunsystem ist schwach, aber es ist für Kinder Gottes. What you believe, was du glaubst, will work for you. Wird für dich funktionieren. Amen. Amen. If you know if their immune system, if you believe their immune system is supposed to be weak, they will be weak. Schlecht sein muss, dann muss es auch, wird es schlecht sein. Amen. Amen. To be carnally minded. Fleischlich gesinnt zu sein ist tot. To be spiritually minded. Geistlich gesinnt zu sein ist Leben und Frieden. You know, if you move with sick people, you will be sick. Wenn du mit kranken Leuten Zeit verbringst, wirst du krank werden. It is the natural law. Das ist ein natürliches Gesetz. Until you are educated, you cannot make it. Erst wenn du gebildet bist, wird was aus dir. Das ist das natürliche Gesetz. Amen. Until you have somebody, now a helper that can help you to get it, you cannot get it. Dann kannst du etwas bekommen. Aber ich habe Jesus. Amen. It is a natural law. Es ist ein natürliches Gesetz. Jesus did not go to school. Oh, Jesus ist nicht zur Schule gegangen. All he needed was his alles, was er gebraucht hat, war sein Vater. Somebody get in it. Mm. You know, we worry, we are, how am I going to my school, my age? Wir machen uns Sorgen über unsere Zukunft. You know, Joseph did not go. Joseph ist auch nicht dahin gegangen. Paul, that he said he called all down. Paulus hat alles gemacht, aber er hat es alles wieder direkt. Paul went to school. Er hat es als Dreck bezeichnet im Vergleich zu Christus. But he called all down. Shit. Er hat es als Mist bezeichnet. Amen. Amen. Philippians 1. Amen. Philippa 1. He got a degree, no sense. Er hat diesen, to be able to follow Christ. Diesen Abschluss als did somebody get in it? Nichtig. Those of us that our focus is just we must pass. Even when we are having exam, we cannot even go to the house of God. So fokussiert sind auf das Bestehen. We are no longer part of Christ's people. Wir sind nicht mehr Teil von den Kindern Gottes. Something is taking us away. Weil wir so beschäftigt sind. So we use something to replace Christ. Weil wir etwas mit Christus ersetzen. It's a pity. Und das ist traurig. Amen. Amen. Halleluja. The natural way does not belong to God's children. Der natürliche Weg gehört den Kindern Gottes nicht. Daniel 1, Amen. Daniel 1. Okay. Daniel 1, Amen. Daniel 1. If you read this, please read it at home. Amen. Das bitte Daniel 1. I know we are going to travel very soon, but please just read it. I will ask through phone if you read it. Those of you here. Amen. Amen. Daniel 1. Daniel 1. Amen. Amen. They use the natural way to take care of people. Amen. Die haben den natürlichen Weg genutzt, um Leute. But Daniel rejected. Um auf die Leute zu ernähren, aber Daniel hat das verweigert. He said, we don't need it. Wir brauchen das nicht. We had the supernatural food. Wir haben eine übernatürliche Nahrung. Ah, thank you, Daddy. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Because of time, we are going to close very soon. Where will we start? Please read it at all from one, eh? Mm-hmm. Mm-hmm. Look at verse 19 because of time. Amen. Verse 17. He said, as for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all wisdom and dreams. Now, at the end of the days, the king had said he should bring them in. Then the prince of the brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them. And among them all was found none like Daniel, Hananiah, Michael, and Saria before stood they before the king, and in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. And Daniel continued even until the first year of King Cyrus. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let him direct you. Lass zu, dass er dich leitet. The natural way versus the supernatural way. Der natürliche Weg im Vergleich zum übernatürlichen Weg. Unsere Wege sollten Christus Wege sein. Glaubt ihm. Amen. Amen. He said, if you know what you are going to say with threatening people with death, don't say it. Wenn du weißt, dass das, was du sagen wirst, anderen Leute Angst machen wird oder sie bedrohen wird, dann sag es lieber nicht. Amen. Amen. Let it be what you know. If are you going to say it to have them join you in prayer, or are you going to say it so that people are crying and weeping? Sagst du das, damit Leute dich bemitleiden? They pity you. Oder mit Leute mit dir in Panik sind, oder sagst du das damit? Oh, it's not your fault that something is happening. Oder sagt ihr das, damit ihr den Herrn preist? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We know the diseases that are going everywhere today. Kenny Krankheiten transmissible diseases. Amen. Momentan. That before you know they get it. Under the natural law, yes. Im natürlichen Gesetz. People are getting it. Ja, es verbreitet sich, aber als Kinder Gottes. Amen. Amen. Getting it or not getting it is not bekommen oder nicht bekommen, ist nicht unsere Sache. Amen. That you have Christ is your business. Christus haben, das ist unsere Sache. Somebody getting it. Amen. That I have Christ is my victory. Christus haben, das ist mein Sieg. Amen. I rejoice because I have Christ. Ich freue mich, weil and ich not because the news, the report is good. Und nicht, weil ich weil das, was in den Nachrichten ist, gut ist oder nicht. Was, wenn das Ergebnis schlecht ist? Amen. Mhm. Natürlich, wenn wir bestehen, freuen wir uns. Und wenn wir nicht bestehen, sind wir traurig. That is supernatural. Das übernatürliche Gesetz. We freuen uns ständig. Rejoice in all. In allem freuen wir uns. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The carnal mind will rejoice because Satan was subject to them. Hat sich gefreut, weil der Teufel ihn gehorcht hat. When he said the 70s. Als er die 70s hat. Aber Jesus hat gesagt, freut euch viel mehr wegen dem, was das Auge nicht sehen kann. Amen. Because tomorrow Satan might not be subject to you. Hört ihr der Teufel vielleicht nicht mehr zu? You might pray and nothing happens. Vielleicht betest du morgen und da passiert nichts. What are you going? Are you going to be sad? Wirst du dann traurig sein? But that your name is written in heaven. Aber der Name im Himmel geschrieben steht, das kann niemand wegmachen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Natural fact does not belong to us. Natürliche Tatsachen gehören nicht uns. Natural fact is what man can see. Das, was der Mensch sehen kann. Our fact is what heaven calls facts. Unsere Tatsachen sind das, was der Himmel Tatsachen nennt. Praise the Lord. Halleluja. This is what man cannot see. Was der Mensch nicht sehen kann. Christ revealed himself to us and not to the whole world. Christus hat sich uns offenbart und nicht der ganzen Welt. John 14, Johannes 14 steht das. 15 to 24. 15 bis 24. Christ commandment. That very place talked about Christ commandment. He said, Christ commandment. Believe my commandment. Amen. Christus sagt da, dass wir seinen Geboten glauben sollen. His commandment is to believe him. Dein Gebot ist, ihm zu glauben. If you believe him, you will love glauben, wenn wir ihn lieben. Amen. If you believe him, you will love one another. Wenn wir ihn glauben, werden wir auch einander lieben. If you believe him, you will. Wenn wir ihm glauben. If you love him, you will. If you love him, you will believe him. Wenn du ihn liebst, wirst du ihm auch glauben. If you believe him, you will love him. Wirst du ihn auch lieben. His commandment is not Moses' commandment. Seine Gebote sind nicht die Gebote von Mose. If you love him, you will choose him. Wenn du Jesus liebst, dann wirst du dich auch für Jesus entscheiden. I know how to love him. Wisst du, wie du ihn liebst? How to love him is not by working for him. Nicht nehmen für ihn arbeiten. Amen. Amen. It is by meditating on his love for you. Nehmen wir über seine Liebe für uns. By believing he loves you. Nachsinn. So I'm meditating on his love for you. Nehmen wir über seine Liebe für uns nachdenken, lieben wir ihn zurück, weil er uns zuerst geliebt hat. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Time has come. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us close with here. John 14. Johannes 14. Let us close with here. John 14. Amen. Amen. John 14. From verse 15. 15. If you love me, keep my commandments. Keep my commandment if you love me. Haltet meine Gebote, wenn ihr mich liebt. If you love me, choose me. Wenn ihr mich liebt, dann entscheidet euch für mich. If you love me, believe me. Wenn ihr mich liebt, dann glaubt mir. Amen. How to love him is you believe him. Amen. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. The Holy Spirit is not temporary. Der Heilige Geist ist nicht nur für eine bestimmte Zeit in deinem Leben. Any news you hear, jede Nachricht, du hörst, die zu dir kommt, kommst du die Holy Spirit, kommt zum Heiligen Geist in dir. The Holy Spirit will live with you forever. Der Heilige Geist wird für immer in dir leben. You are never alone. Du bist nicht alleine. Is somebody getting it? You are never alone. Du bist niemals alleine. Oh, Daddy. He said, we abide with you. Er wird bei dir bleiben, für immer. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive. You cannot receive him. Die können ihn nicht empfangen, weil sie nicht errettet sind. Amen. They are not saved. If you are not saved, nicht errettet, you cannot have the Holy Spirit. Kannst du den Heiligen Geist nicht haben. You cannot live in you. Er kann nicht in dir leben. Amen. Amen. You cannot occupy you. Er kann dich nicht umgeben. Er kann dich nicht bedecken. Your body must be clean with the blood of Jesus. Dein Körper muss gereinigt sein mit dem Blut von Jesus. Amen. Amen. And there is salvation for your body to be clean. Das geht nur durch Errettung. Und dann kann der Heilige Geist auch in dir leben. Praise the Lord. Halleluja. Even the Spirit of Truth, whom the world cannot receive, because he seeth him not, neither knoweth he. But you know him, for he dwelleth with you and shall be in you. Both sides. Auf beiden Seiten. Amen. Amen. With and in. It means you are never alone. Das heißt, du bist niemals alleine. Then instead you rejoice. Stattdessen freust instead du dich. Sad in any ich ertraue dich, dann freust du dich. Amen. Because you are, it's coming to the big man in you. Und es kommt zu dem, der in dir ist. Amen. You know, children believe that their father or their mother is the strongest person on earth. Kinder glauben, dass ihre Eltern die stärksten Leute der Welt sind. They can handle it. Egal was kommt, sie können darauf Acht geben. Amen. You know, that's why I say you are till you become like this little child. Es ist so, wie dieses Kind wirst. Amen. Because they believe, you know, they don't believe that their parents are perfect. Ihre Eltern sind vollkommen. Do we believe that Jesus? Glauben wir, dass Jesus Christus vollkommen ist? That he is the one to take care of. Dass er derjenige, der auf uns aufpasst. That he's always there 24/7. Dass er immer da ist. For us. Für uns. Amen. Amen. That you know, you don't you feel alone, but you are never alone. Wenn wir uns einsam fühlen, sind wir nicht alleine. You may feel alone, you can never feel lonely, but you are never alone. Aber du bist nicht alleine. He's there. Er ist da. He's there. You need just to open your eyes, the spiritual eye, to musst see. Du musst deine geistigen Augen öffnen, um ihn zu sehen. Mit deinen natürlichen Augen kannst du ihn nicht sehen. You know how you see him with your spiritual eyes. Remind yourself. Allow the Holy Spirit to remind you. Wenn wir zulassen, dass der Heilige Geist uns an Christus in uns erinnert, so sehen wir ihn. Somebody getting it. Praise the Lord. Halleluja. Verse 18. Somebody's stomach. I will not leave you comfortless. I will come to you. Praise the Lord. Halleluja. You know, the Father said he will not leave us. Vater sagt, er wird uns nicht zurücklassen. We need the comforter. Wir brauchen we need den Tröster. Wir brauchen einen we Helfer. We need the advocate. We just know he's there. Don't allow him to be there for decoration. Lass nicht zu, dass er als Dekoration da ist. Amen. Amen. He sent any news that come to jede you. Jede Nachricht, du hast den Heiligen Geist. Instead of telling people, threatening people with the news, you anstatt know, Leute why don't you go to the Nachrichten, geh doch zum Heiligen and Geist. You, and you know, you have the final say. Du hast das the doctor does not have the final say. Nicht der Arzt. Is somebody getting Amen. It? The flesh, the blood, the carnal man that does not have the final say. Hat nicht das letzte Wort. Jesus have the Jesus final hat das letzte and Wort. And Jesus is in you. Jesus in please dir. You have the das heißt, final say. Das letzte Wort. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I will not leave you comfortless. I will come to you. And it's already here now. Amen. Er ist schon hier. You have the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist. Yet a little while, and the world seeth me no more. But you see me. Because I live, you shall also live. Mm. Is somebody getting something here? He said, you see me, though they don't see me, but you see me. You know, the Syrian army, they cannot see what Elisha was seeing. Die syrische Armee konnte das nicht sehen, was Elias gesehen hat. Leiser gesehen hat. They will not go there. They will say, ah, what they have is greater than us, so no need to go. Weil hätten sie das gesehen, dann wären sie gar nicht gegen sie angetreten. Amen. Verse 20. About to help us to read verse 20. Vers 20. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich. Amen. And that day you shall know that I am in the Father, and you in me, and I in you. Amen. He that Praise the Lord. Amen. Amen. Papa, can you help us to read verse 21? He that hath my commandments and keepeth them, he is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father. And I will love him and will manifest myself to him. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He still manifests himself. Er muss sich selbst That's offenbaren. What revelation is. Das heißt Offenbarung. Revelation Offenbarung. Is God revealing Gott you to you. Offenbart sich dir. He's God revealing the Christ in you offenbart into your mind. Sich, wart sich dir. Amen. Amen. Revelation. No, understand what revelation is. The definition Verstehe, was Offenbarung of revelation. Bedeutet. Amen. Amen. And somebody asked question. Judas, Papa, can you read 22 again, please? Verse 22 this time. 22, huh? Mm-hmm. Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us and not unto the world? You see it? Why us and not the world? Wieso wir und nicht Jesus die Welt? Knows that you are different from them. Jesus weiß, dass ihr anders seid als sie. He said, we reveal himself to you. Er wird sich euch offenbaren und nicht so they don't know him, don't be surprised. Wenn sie ihn nicht erkennen oder verstehen, dann wundere dich you nicht. Know, they don't know him, we are surprised. Why don't, can't they get it? He said, he will not reveal himself to them. Er wird sich ihnen nicht offenbaren. Verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he keep my... He will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. We will come and live, and you are, can you see that you are not alone? Das heißt, wir sind nicht alleine. No matter what, you are not alone. You know the three Hebrew boys. Die drei hebräischen Jungs. You know they thought they were alone sie until they got alleine, into the fire. Als sie dann im Feuer waren. And somebody was in their midst. Und jemand war in ihrer Mitte. Did somebody get in it? Mm. You know, allow your eyes to be open, dass to see Augen that somebody offen sind. In you. Dass sie jemanden you, sehen, der in dir ist, den Vater, der in dir ist. Praise the Lord. Halleluja. So we close with that. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So